Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot das Beste und ein bisschen was vom Schlechtesten aus dem Jahr 2023. Und wie immer, traditionell zum Jahresrückblick, er ist wieder am Start, Arthaus Tobi! Yay! Ja, das ist so viele Arthouse-Filme habe ich. Ja, und das ist natürlich auch wieder mein Highlight dieses Podcast-Jahres, wie immer. Ich glaube, du freust dich auch mal sehr drauf, soweit ich das von dir weiß. Sehr sogar, ja. Ja, also diesen Rückblick finde ich auch mal sehr schön. Mal gucken, wie lang es heute wird. Wir haben letztes Mal, glaube ich, knapp 3 Stunden gemacht. Schauen wir mal, ob wir das schlagen oder unterbieten. Ich habe so ganz grundsätzlich geguckt, es waren 2 Stunden und 59 Minuten. Ah, okay, also, okay. Ja, knapp. Ganz erreicht. So ganz grob mal gesagt, du hast das ja auch öfter schon mal erwähnt in den letzten Jahren. Generell, was war es für dich? War es ein gutes Kinojahr oder hast du dich schwer getan, überhaupt was Gutes zu finden? Also ich fand, es war ein sehr, sehr starkes Kinojahr. Mhm. Wir haben viele, viele großartige Mainstream-Filme bekommen, aber wir haben auch sehr, sehr viele gute Arthouse-Perlen oder so Semi-Arthouse-Perlen bekommen, die durch gewisse Entwicklungen in Hollywood einfach mehr Aufmerksamkeit mittlerweile bekommen. Okay. Wir haben wie immer keine Reihenfolge, Leute. Das wird immer alles random genannt. Wir haben dieses Mal uns kurz vorher abgesprochen, damit wir wir haben eine grobe Top 3. Wir wissen selber voneinander nicht, wie diese Top 3 sich aber anordnet. Nur damit wir nicht, ich glaube, das war letztes Jahr der große Skandal, wo ich deine Top 1 irgendwie recht früh angesprochen habe. Bones and All. Ja, und den habe ich einfach abgefrühstückt, weil ich dachte, das ist ja schon nicht deine 1. Und dann war das ein bisschen zu antiklimaktisch. Dann vielleicht. War der Film einfach großartig. Aber okay. Der war ja auch gut. Ich fand ihn ja auch gut. Aber genau, deswegen haben wir wissen nur grob, was in unserer Top 3 ist. Wir haben da keine Reihenfolge uns verraten. Genau, aber ich weiß von dir ja, dass du immer eine Top 10 machst. Also du ordnest dir das ja immer. Ich nicht. Also wir haben zufällig auch 10 Filme aufgeschrieben dieses Jahr unter den besten. Aber bei mir hat das keine Reihenfolge. Ich schreibe einfach das ganze Jahr über mit. Und genau, und würde, glaube ich, echt in dem Fall mal mit was anfangen, was ganz am Anfang des Jahres war. Also wirklich ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, erste oder zweite Woche. Und den haben wir beide nicht in unseren Top 3, was ich interessant finde. Aber es ist für mich trotzdem ein echtes Highlight des Jahres gewesen. The Banshees of Inisherin. Ja. Mhm. Das klingt, als hättest du den Film vergessen. Vielleicht. Vielleicht. Aber vielleicht. Er wäre, glaube ich, auch nicht in meiner Top 10 aufgetaucht, tatsächlich. Ah, okay, interessant. Also für mich war es schon wirklich, also Martin McDonagh ist der Regisseur, der hat ja jetzt schon einige Filme gemacht und das ist, finde ich, sein stärkster nach Brügge sehen und sterben. Er hatte dazwischen noch 7 Psychos und 3 Billboards outside Ebbing, Missouri auch. Die sind alle gut, aber das war jetzt wirklich für mich wieder Return to Highest Form. Also macht wirklich Brügge sehen und sterben für mich Konkurrenz. Es gibt eine ganze Folge dazu. Also ich von meiner Seite habe da gar nicht so viel zu sagen oder habe da nichts Neues zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Mhm. Ich fand ihn schon ganz nett. Also er war nicht schlecht und es war halt, um einen Kollegen zu zitieren, der eine sehr amüsante Review von dem Film geschrieben hat. Am Ende des Films möchte man Colin Farrell einfach nur umarmen. Ja, aber das möchte ich eigentlich immer bei Colin Farrell. Das stimmt. Das ist echt, also es ist sogar egal, ob er böse Leute spielt oder gute Leute spielt. Der ist einfach irgendwie cool. Aber ich muss sagen, also ich meine, du merkst ja, offensichtlich hatte ich den gar nicht mehr so im Kopf. Also für mich war er eher so, gesehen und dann vergessen. Ja, und ich glaube, es ist schon auch immer dieses Problem, vielleicht, also will ich dir jetzt gar nicht unterstellen, aber generell merke ich das selber auch immer, wenn die Sachen halt lange her sind, wenn ich was im Februar gesehen habe, deswegen muss ich mir auch diese Liste immer aktiv schreiben und führe die das ganze Jahr über, weil manchmal beeindruckt mich was schon, aber es ist halt Februar gewesen und ich dieses Gefühl nochmal zu rekapitulieren, fast ein Jahr später, ist gar nicht so leicht. Aber deswegen, ich hatte den als absolut stark in Erinnerung. Wie gesagt, es gibt eine ganze Folge dazu, wo ich darüber rede, wie gut ich den fand und warum. Also ich habe da nicht weiter hinzufügen. Er ist auch nicht in meiner Top 3 gelandet oder so, aber ich fand ihn sehr, sehr stark. Genau. Ich will aber mal festhalten, es war ein hervorragender Film. Das ohne Zweifel. Aber dieses Jahr, wie gesagt, war, glaube ich, durch die Bank weg. Natürlich gab es Scheißfilme, aber es gab auch sehr, sehr viele gute Filme. Hast du dir irgendwelche Rohrkrepierer aufgeschrieben? Hast du Sachen notiert, wo du merkst, gedacht hast, ah, das war ja richtig mies? Ja gut, ich habe halt Letterboxd, das heißt, ich führe sowieso Tagebuch mit meinen Filmen. Mhm. Und ja, ich habe auch richtige Scheiße, ja. Weil jetzt, ich habe auch einen Film dieses Jahr gesehen, der, glaube ich, auch ganz am Anfang des Jahres bei uns steht. Zumindest nach deutschem Veröffentlichungskalender, das auch nochmal zur Info, habe ich diesmal nicht gesagt. Wir gehen immer nach deutschem offiziellen Release, wir gehen nicht nach Previews, wir gehen nicht nach, ah ja, in den USA läuft er aber schon seit November. Wir gehen danach, wann er hier massentauglich sichtbar ist. Das fand ich als Parameter einfach am saubersten. Und wenn ich mich jetzt nicht gerade komplett vertue, ein Film, den ich bei mir unter den schlechtesten des Jahres habe, und zwar als Überraschung, weil ich dachte eigentlich, er könnte richtig cool werden. Jetzt bin ich gespannt, wo er bei dir ist. Babylon oder Babylon von Damien Chazelle. Ich wusste, dass du Babylon sagst. Aber schlecht, also einer der schlechtesten Filme dieses Jahres, die du gesehen hast. Also einer, der mich sehr enttäuscht, sagen wir mal Enttäuschung. Also schlecht ist natürlich so, der Film ist ja nicht an sich schlecht gemacht. Natürlich sind das kompetente Leute hinter der Kamera und vor der Kamera. Aber gemessen daran, wie Bock ich darauf gehabt hätte und auch daran gemessen, was ich von diesem Regisseur erwarte und auch von den Leuten, die da mitspielen. Damien Chazelle ist der Regisseur. Whiplash fand ich großartig. Ich mag ja La La Land auch sehr, sehr gern. Deswegen dachte ich mir gut, also wenn der jetzt einen Film macht über das alte Hollywood, über die Stummfilm-Ära, wo es dann losgeht mit Tonfilm, das klingt auf dem Papier, als wenn es genau mein Ding wäre und ich da total Bock drauf hätte. Und ich habe den dann Anfang Januar gesehen und ich fand halt, ich habe es mir hier noch aufgeschrieben, ich fand halt, dass der Film unfassbar messy ist. Also der Film ist sehr all over the place, also von der Stimmung her und auch von dem Genre, was der Film ist, ist ja, er macht irgendwie sieben Genresprünge oder so, aber halt leider funktioniert das für mich nicht so wirklich. Also es ist, ich weiß auch nicht, was der Film. Ab welchem Punkt funktioniert der Film nicht mehr? Funktioniert der für dich von Anfang an nicht mehr? Also ich fand ihn generell auch zu lang. Also 3 Stunden hat für mich die Story, die er erzählt hat, hat nicht 3 Stunden für mich gebraucht. Also das war für mich, es war für mich zu viel noch dran. Also da hätte man weniger nehmen können. Und ja, also manche Sachen haben sehr, sehr gut funktioniert. Also der Film hat absolute Highlight-Momente. Das will ich gar nicht wegreden. Also ich könnte mir den auch nochmal angucken. Aber also vor allem am Ende, wo er dann so komplett Banane wird und dann plötzlich so sagt, okay, und jetzt springen wir aus unserer Geschichtserzählung raus und rekapitulieren einfach nochmal, wie schön das Kino an sich ist. Und das irgendwie hat das für mich einfach nicht da reingepasst. Und natürlich auch, also ich meine, spätestens, wo sie, glaube ich, Zitat, ich weiß nicht mehr, ob ich das richtig wiedergebe, wie sie es nennen, das Arschloch von L.A. oder so nennen sie es, glaube ich. Das ist diese Unterwelt, in die sie sich begeben, mit Tobey Maguire, der sehr, sehr cool creepy ist. Kann er super gut. Aber ich habe nicht mehr verstanden, was der Film dann sein wollte. Dann ist da irgendein Dude im Keller Ratten. Und ich dachte, was ist denn hier los? Was ist das für ein Film? Ich dachte, wir gucken uns hier irgendwie entweder einen Liebesbrief oder eine Kritik am alten Hollywood an. Aber der Film man muss halt auch sagen, wir haben kein Problem mit Trash, wo irgendein Wrestling-Typ in irgendeinem 1920er Untergrund von L.A. Ratten frisst. Ich meine, vorher haben wir angeguckt, wie ein Elefant Durchfall auf jemanden hatte. Und es war großartig. So. Das war vor allem die Eröffnung des Films. Also das ist die allererste Szene des Films, wo ein Elefant sich wirklich komplett seinen Mageninhalt anal entleert, unter anderem auf die Kamera. Und du fandest das großartig. Ich war schon bei dieser ersten Szene, dachte ich mir schon so, aha, okay, interesting choice. Dann war es wirklich nicht dein Film. Nicht abgestoßen, aber es hat sofort gut wiedergegeben, dass diese Eröffnungsszene passt für mich dann schon nicht mehr zu dem, was ich die nächsten 10 Minuten danach gesehen habe. Also der Film schwankt hin und her zwischen den Genres. Und das ist sicher irgendwo Absicht. Ich habe mir auch irgendwie überlegt, dass der Film selber ja irgendwie auch die Genre, die in dieser Ära des Hollywoods beliebt waren, irgendwo ein bisschen mit aufgreifen will. Eben Buster Keaton, diese Slapstick-Komödien. Das ist da ja irgendwo mit drin, mit diesem Elefanten. Das ist ja, da könntest du ja 1:1 als Stummfilm-Szene darstellen. Und ich würde das absolut, dass Damien Chazelle wirklich nicht was von der Stange gemacht hat. Er hat da wirklich gesagt, ich mache da mein Ding. Und der Film war teuer und ich glaube, er ist noch ziemlich gefloppt. Der hat da tolle Schauspieler 90 drin. 90 Millionen hat er gekostet. Ja, und das ist, klar, geht heute auch teurer, wie wir wissen, durch Marvel und Co. Aber es ist für so einen Film und so einen risky Film, er ist ziemlich abgeschmiert und hat aber eben tolle Leute vor der Kamera. Brad Pitt spielt mit, Margot Robbie, also wirklich A-Lister links und rechts. Und dafür ist er wirklich sehr, sehr weird und auch sehr unbequem. Also allein schon die Laufzeit dauert ja auch 3 Stunden oder so. Das ist halt für den durchschnittlichen Zuschauer schon mal eine Herausforderung. Aber ja, also ich fand ihn nicht beschissen. Ich fand nur gemessen daran, was ich hier an Potenzial in Form der Mitarbeitenden gesehen habe, das dem konnte er halt nicht ansatzweise gerecht werden. Darf ich dir kurz meine Meinung zu diesem Film sagen? Absolut, darum bitte ich, deswegen sind wir hier. Ich finde tatsächlich die ersten beiden Stunden dieses Films hervorragend. Mhm. Das ist, was Kino sein sollte. Das ist, du hast da einen scheiß Brad Pitt, du hast da Margot Robbie, du hast da einen scheiß Elefanten, der Durchfall auf irgendwelche Leute macht, weil er zu gestresst ist, weil die den zu einer Party karren müssen. Mhm. Und der Film legt ein Tempo hin. Man denkt gar nicht, was ist hier eigentlich los? Also der Film fängt an mit dieser extrem eskalativen Party und wechselt dann von dieser Party eben zum Morgen danach zu einem Set, wo die Leute eben einen, weiß ich nicht, Monumentalfilm drehen. Auf jeden Fall gibt es eine fette Schlacht und das Leben der Menschen ist dann noch kein Problem. Wie gesagt, das spielt zu 1920 zum Wechsel von Stumm zum Tonfilm. Wann war das? 1920, 1930? Ja, so. Also ja. Ende der 20er würde ich sagen. Genau, und da war halt noch diese goldene Ära. Und dann kommt da das Problem ins Spiel, wo dann der Ton dazu kommt und die Schauspieler auch reden müssen können und die Stimme etwas zählt. Und dann gibt es diese Szene mit Margot Robbie, wo sie die halt 100-mal wiederholt wird, wo Margot Robbie auf einen gewissen Punkt gehen muss. Und großartige Szene, phänomenal, fand ich so witzig. Also hab ich richtig abgeholt, diese Szene. Aber danach geht's bergab. Ja, auch schon die Party, muss ich sagen. Danach also verliert sich der Film. Als du das mit der Party schon erwähnt hast, ich habe dann gerade diese Party auch wieder Revue passieren lassen. Die ist mir auch zu lang einfach am Anfang. Am Anfang passiert mir einfach auch zu wenig. Weder werden die Figuren für mich wirklich sinnvoll etabliert, noch verstehe ich, wie die zueinander stehen, noch verstehe ich, was ich hier ernst nehmen soll und was nicht. Das war, glaube ich, auch etwas, was sich für mich durch den Film gezogen hat. Also ich wusste nie, wann ist jetzt hier was ernsthaft gefährlich zum Beispiel auch. Das ist ja am Ende des Films, geht es ja um Leben und Tod. Und man denkt sich so, boah, ist das jetzt ernst zu nehmen oder ist das eigentlich auch so ein bisschen Joke? Also ich konnte einfach mit diesen Figuren nicht richtig fühlen. Also Brad Pitts Figur hat noch am ehesten so einen Moment gegen Ende der Geschichte, wo ich sage, okay, hier kann ich jetzt was greifen. Da ist jetzt wirklich was Emotionales, was ich ja fühlen kann. Das ist auch tolle Formulierung. Ja. Aber weil das hat vor allem mit dieser Hauptfigur, ich habe leider den Namen des Hauptdarstellers gerade vergessen. Aber ja, gerade er, weil er halt auch so ein bisschen die Figur ist, die uns durch diesen Film leitet, ich habe mit ihm nie so richtig connected. Und ist das Problem, wenn er halt schon wesentlicher Teil des Films ist. Ich habe tatsächlich nur noch dieses Finale mit ihm im Kopf. Als dann die großen Highlights der Kinogeschichte von Anfang bis jetzt ablaufen. Ja. In einer stroboskopischen Mischmasch, das dir da über das Gesicht geweht wird. Und das ist tatsächlich auch großartig. Das Ende des Films ist wieder großartig, aber der Weg von dieser einen Szene, wo Margot Robbie nicht auf der fucking Position stehen kann, wo sie stehen muss, bis hin wo er am Ende dann mit seiner Familie nach Hollywood zurückkehrt, ist viel, viel zu lang. Auch diese letzte Sequenz, ich bin bei dir, super schöne Sequenz. Ich bin ja jemand, der auch sehr diese Trailer-Rückblicke jedes Jahr liebt. Shoutout an der Stelle auch wieder an meinen Lieblingskritiker David Ehrlich. Der macht jedes Jahr einen Jahresrückblick in Form von einem langen Musikvideo. Und da passt dieses Ende von diesem Film sehr gut dazu, wo wir einfach ganz viele Film-Highlights des Genres einfach sehen oder des Mediums-Films. Aber eben, es passt halt alles für mich nicht zusammen. Es ist halt ein Frankenstein an Film. Und deswegen wollte ich den. Wie gesagt, ich will ihn auch gar nicht jetzt lange haten, weil ich habe, glaube ich, auch dazu einen ganzen Podcast gemacht. Aber wollte ihn erwähnen haben. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel drüber geredet, dafür, dass er in keiner Top-Liste von uns auftaucht. Ja, und das soll ja eigentlich immer ein positives Ding sein. Ich mache ja deswegen auch unterm Jahr eigentlich nie Folgen bewusst, wo ich was abhate, außer es enttäuscht mich was. Und hier, der hat mich halt enttäuscht, weil ich hatte gehofft, dass er toll wird. Ich habe ein paar Honorable Mentions, die ich vielleicht ja zu Beginn abfrühstücken kann, aber ich nenne nur einen, weil ich glaube, eine meiner Honorable Mentions könnte bei dir sehr hoch im Kurs sein. Und ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon nennen sollten. Ja, einen Film, den ich nennen möchte, weil ich mag sie und ich weiß, ich bin da manchmal alleine und manche Leute verstehen es nicht so ganz. Aber ich möchte, auch wenn es nicht in meiner besten Liste gelandet ist, natürlich muss ich Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 loben, weil ich mag die Mission Impossible Filme. Ich weiß, alles was ich sonst sage, widerspricht dem immer, was ich in diesem Podcast erzähle, weil das ist einfach nur der 7. oder 8. Teil einer Reihe. Ich bin keiner, der Fortsetzungen verteidigt. Tom Cruise ist absolut als Privatmensch absolut problematisch. Das ist noch so die geringste Formulierung, die man da wählen kann, die schönste. Aber er ist für mich, und das schreibe ich mir schon zu, er ist schon einer der letzten großen Hollywood-Stars, meiner Meinung nach. In dem Sinne, dass er, sein reines Gesicht, sein Name reicht, um dir ein Gefühl dafür zu geben, was das für ein Film ist und dass das ein großer Hollywood-Film noch ist. Und Mission Impossible immer mit seinen ganzen irren Stunts, die er macht, der hier ist einfach nicht ganz so stark wie der letzte, das muss man einfach sagen. Hier hat man so ein bisschen zu viel auch durchs Marketing gespoilert und hat zu sehr mit den Stunts angegeben vorab. Aber trotzdem hat er mir Spaß gemacht. Ich habe das auf keinen Fall bereut, den zu sehen. Und was ich an der Stelle mal sagen muss, als jemand, der selber gerne in dieser Zunft arbeiten möchte, was man Mission Impossible sehr hoch anrechnen muss, dieser Film wurde während Corona produziert und die haben, glaube ich, auch eine 8 Monate Pause gemacht oder so bei dem Film. Und die haben die gesamte Crew währenddessen weiterbezahlt. Weil die gesagt haben, nee, das ist nicht eure Schuld, ihr könnt nichts dafür. Und das passiert, weil da ein Tom Cruise an dieser Produktion beteiligt ist. Weil der sagt, der ist ja Mitproduzent auch, weil der halt diese Zunft, und das muss man ihm wirklich lassen, wirklich liebt. Und dieses ganze Medium und das, finde ich, spürt man auch immer noch. Also das ist, dem ist nicht egal, was er da macht. Und ja, diesen kleinen Funfact wollte ich an der Stelle mal droppen, weil Mission Impossible nämlich zu einem der finanziellsten größten Flops des Jahres zählt. Aber damit eingerechnet wird halt, ja, ins Budget wird halt immer eingerechnet, dass die 8 Monate eine Crew bezahlt haben, die nicht gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt, weil es nicht ging wegen der Pandemie. Und diese Zahl da nicht rauszurechnen, ist halt auch einfach, ja, also dann will man halt auch, dass der Film schlecht wegkommt. Weil das haben andere Filme nicht gemacht. Da wurde einfach stillgelegt und dann mussten alle gucken, wie sie weitermachen. Und das ist in der Branche halt völlig normal, dass da, ja, das ist halt ja. viel zu sozialer Akt, vor allem für Amerika und vor allem auch für die Branche Film. Also deswegen wollte ich es loben. Darf ich mal auch noch was über Tom Cruise loswerden? Ja. Ich glaube, wir als Gesellschaft haben uns darauf geeinigt, dass wir Tom Cruises Privatleben einfach ignorieren und ihn als Schauspieler, Produzent und Actionstar einfach genießen. Siehe Top Gun, siehe Mission Impossible. Ist mir eigentlich egal, ob der mittlerweile, sorry, wenn es sich das blöd anhört, ist mir wirklich mittlerweile egal, ob der bei Scientology in irgendwelchen oberen Leveln unterwegs ist. Aber shit, der macht geile Action, der macht seine Stunts selbst, der hat da richtig Bock drauf. Und ja, das war's schon, ja. Sorry. Nee, also ich finde nicht, dass es egal ist. Ich mache da auch schon, aber ich bin auch jemand, der Künstler und Kunst seit langem trennt. Soweit es halt geht. Es gibt sicher Grenzen, aber Tom Cruise hat diese Grenze für mich noch nicht überschritten, weil es keine offiziellen Straftaten sind, für die er vor Gericht steht. Und wenn ich danach gehe, ob sich Menschen im Privatleben scheiße benehmen und andere Menschen verarschen, ja, dann dürfte ich wahrscheinlich die Hälfte von Hollywood müsste ich boykottieren. Das ist manchmal ein bisschen so blöd als Argument. Man sagt, ja, kannst ja mal irgendwo anfangen. Aber Tom Cruise ist für viele so eine kühler Figur. Und glaubt mir, Leute, also wenn man sich da mal ein bisschen reinliest bei anderen Leuten, der ist nicht der Schlimmste in der Branche. Also dann müsst ihr woanders ansetzen. Der macht halt seinen Scientology-Scheiß, aber davon hört man eigentlich nichts. Ja, also macht das halt liegt schon auch daran, das ist ja sehr verschworen alles und der will ja auch nicht negativ in Erscheinung treten. Das muss man schon klar sagen. Es gibt durch Ex-Frauen genug zu erzählen, dass das sicher nicht so geil ist mit dem Typen. Ja, aber wir sollten ihn nicht verherrlichen. Punkt als Vertreter der Kunst, da lobe ich ihn halt. Aber weil er halt wirklich diese Branche ein Stück weit am Leben hält, also eben auch mit Top Gun letztes Jahr, bewiesen hat, dass so ein Film noch so groß und so erfolgreich sein kann. Ist eine Honorable Mention, ist nicht in meiner Highlight, ist nicht eines der Highlights für mich dieses Jahr. Leider, hätte ich gerne gesagt. Ich hoffe, der nächste und ich glaube auch letzte Teil wird dann wieder besser. Okay. Aber weil du gerade sagst, einer der letzten großen Filmstars. Mhm. Darf ich vielleicht einen der letzten großen Grandmeister des Regieseins als meine Nummer 10 meine Top 10 dieses Jahres vorschlagen. Auf jeden Fall. Und zwar wäre es ein Film, der heißt The Fablemans. Oh, ja. Von Steven Spielberg. Der ist Senior bei uns Spielbergo. Tatsächlich sehr, sehr spät gestartet. Ja, Senior Spielbergo. Ja, ich habe auch eine ganze Folge zu gemacht, deswegen schießt du los. Ja, dann muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ich glaube, das Einzige, was man sagen muss, ist fabelhafter Film, Feel-Good-Film, trotzdem mit Herz. Also einfach Kern Steven Spielberg. Und, als kleine Anmerkung, setzt nie den Horizont in die Mitte. Ja, immer nur oben oder unten. Da muss der Horizont. Und ohne Witz, seit diesem Film achte ich da drauf. Und das ist, es kommt tatsächlich selten vor, außer bei langweiligen Filmen. Also ich finde es eigentlich interessant, nochmal alle Filme von Spielberg anzugucken und zu gucken, was er macht. Das finde ich eigentlich das Interessante, weil es ist ja angeblich, ist ihm das ja so passiert. Ist ja alles sehr autobiografisch in diesem Film. Und deswegen, eigentlich müsste man darauf mal achten. Ich habe ihn nicht in meiner Top-Liste, aber ich fand ihn auch gut. Mit den letzten Jahren Spielberg bin ich nicht mehr ganz so hyped. Also ich fand West Side Story nicht so, war nicht mein Ding. Und auch davor hier Bridge of Spies war ich jetzt auch kein großer Fan von. Das sind deswegen nie schlechte Filme. Aber es ist schon länger her, dass Spielberg für mich so, wo ich sage, oh boah, der, also während ein Martin Scorsese mich wirklich immer wieder vom Hocker haut, die letzten 15 Jahre, bei Spielberg war das nicht mehr so konsequent. Deswegen sind es keine schlechten Filme. Und auch The Fableman ist auf gar keinen Fall ein schlechter Film. Ist bei mir nicht in die Top 10 gekommen. Ah, okay, ja. Da bin ich, wie gesagt, ich fand Fablemans das eigentlich wieder eine Rückkehr zur Form. Vorher ist auf jeden Fall besser als letztes ganzen Jahr. BFG und Ready Player One, das war alles so einerlei. Mhm. Aber Fablemans war tatsächlich wieder, ich liebe Spielberg, wenn er ein bisschen dramatisch ist. Das ist mein Ding. Mhm. Schindlers Liste. Ja gut, das ist natürlich phänomenal. Also ist glaube ich, meiner Meinung nach immer noch sein bester Film. Also es ist das ist die absolute Basic-Antwort an der Stelle. Und Jurassic Park ist auch phänomenal, aber es ist... Ich muss sagen, entweder, also meine Top-Spielberg-Filme sind entweder Schindlers Liste oder AI, künstliche Intelligenz. Ist ein Film, den ich auch finde, dass der unterschätzt wird, aber es war, glaube ich, nicht sehr gut für ihn, nicht sehr dankbar, von Kubrick zu übernehmen. Also ich glaube, man sieht diesen Film und hat schon das Gefühl, dass das nicht so klassisch ein Spielberg-Film ist an manchen Stellen. Es fühlt sich schon so an, als hätte er versucht, die DNA von Kubrick da irgendwie zu erhalten, der ja eigentlich an diesem Projekt gearbeitet hat. Und dann hat er es fertiggestellt. Deswegen fühlt sich dann, ja. Okay, wir schweifen ab. Andere Podcast-Frage, wo wir darüber diskutieren könnten, ja. Die Top 5 Spielberg. Also nicht meine Top 10, bei dir ist es genau der Platz 10 geworden. Ich kann ja mal einen von meinen Filmen abfrühstücken. Ich habe das, wie gesagt, nicht geordnet, aber es sind zufällig dieses Jahr auch 10. Ich glaube, ein Film, den du nicht so gefeiert hast, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne. Und zwar nenne ich ihn an der Stelle schnell mal Asteroid City von Wes Anderson. War, glaube ich, nichts, was dich besonders abgeholt hat. Wenn ich jetzt mich nicht vertue. Aber ganz im Gegenteil, aber okay. Ja. Ich mochte ihn wirklich wieder sehr gern. Erzähl erstmal du. Ich habe auch wieder dazu eine Folge gemacht, wenn ich mich jetzt gerade nicht... Ja, es gibt eine ganze Folge auch zu dem Film. Da habe ich, glaube ich, alles Wissenswerte gesagt. Aber was ich, glaube ich, in dieser Diskussion nochmal wiederholen möchte, ist, Wes Anderson wird ja oft unterstellt, ja, da ist Style over Substance und irgendwie ist alles nur sehr hübsch gemacht, aber irgendwie ist da keine Story oder da ist kein Tiefgang. Und das finde ich aber witzigerweise bei Asteroid City eigentlich nicht. Der ist sehr verschwurbelt, der Film, sehr verklausuliert durch seinen sonderbaren Erzählebenen. Aber ich finde, dass er hier doch definitiv sehr melancholische und nachdenkliche Momente wieder trifft, wie er sie lange nicht mehr so getroffen hat. Also seine letzten Filme waren da deutlich mehr auf der Style-Ebene fokussiert. Eben French Dispatch, super optisch, super geil, aber halt vielleicht nicht ganz so tiefgängig emotional. Und ich finde, er hat das hier vor allem in der Rolle von Scarlett Johansson, hatte er hier sehr starke Momente und auch gegen Ende gibt es eine Szene, die in Schwarz-Weiß ist. Also gut, es sind immer wieder Szenen, die schwarz-weiß sind, aber ziemlich gegen Ende gibt es eine Unterhaltung zwischen Jason Schwartzman und dessen Ex-Frau, glaube ich, innerhalb des Films, die auf der anderen Seite eines Gebäudes steht, auf der Feuerleiter. Und allein diese Unterhaltung schon fand ich so doch tiefgreifend. Und, gespielt von Margot Robbie, oder? Gespielt von Margot Robbie, ja. Ich habe versucht, das noch zu umgehen, aber ja, Margot Robbie, völlig random an dieser Stelle. auch weird, wie vielen Filmen diese Frau dementsprechend dieses Jahr ist. Ja. Weil eben in Babylon ist sie ja auch schon. Und jetzt haben wir sie schon das zweite Mal mit Asteroid City. Babylon. Ja, genau. aber ja, ich mochte ihn wirklich gern. Ich weiß, du nicht so. Du kannst gerne noch mal ein bisschen abhaten, warum du ihn nicht mochtest. Ich fand ihn ultra prätentiös. Sorry, dass ich dieses Wort benutze, aber es war einfach ein Film. Hey, boah, wir müssen jetzt irgendwie, ich muss jetzt irgendwie erklären, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich so schreibe, wie ich schreibe. Meine Figuren reden mit mir und es war alles diese, hätte, also es war dieser, wie gesagt, du hast ja schon einen Podcast drüber gemacht, aber diese Story, also dieses Theaterstück, das drumherum passiert, das quasi aufgeführt wird, wird unterbrochen von dieser Metaebene von den Schauspielern, die dieses Theaterstück aufführen. Und es war einfach unnötig, fand ich tatsächlich. Hätte nur diesen Film Asteroid City gemacht, nur Asteroid City, wäre der Film 100-mal besser gewesen und man hätte seine Punkte trotzdem verstanden. Aber das war für mich zu... Ich mache jetzt einen auf prätentiös, ich muss jetzt erklären, wie ich bin, weil ich bin so kompliziert. Sorry, aber Wes Anderson ist nicht so kompliziert. ist er wirklich nicht. Er erzählt, also in seinen besten Momenten erzählt er wahnsinnig coole Stories mit mega coolen Erzählelementen, visuellen Erzählelementen. Aber er ist nie irgendwie extrem meta. Findest zumindest, du? Was die Charaktere angeht. Aber in dem Film haut er drauf so, ja, boah, und jetzt der Charakter weiß gar nicht, wie er sein soll, weil das ist ja eigentlich auch der Schauspieler und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Schauspieler benutze oder, ach, das ist alles viel zu viel. Alles viel zu, eben, er lässt der Asteroid City Erzählung, die wirklich, wirklich gut ist, lässt er keine Luft zum Atmen, weil er immer wieder draufhauen muss, wie eigentlich genial er ist, aber niemand checkt's, deswegen muss ich das jetzt in diesem Film erklären. Witzig, dass du diesen, ich hatte überhaupt nicht den Vibe, dass, also ich glaube auch Wes Anderson muss sich das nicht beweisen, der hat eine unfassbar treue Anhängerschaft über die Jahrzehnte. Ich glaube nicht, dass er ein Mensch ist, der sich beweisen muss, dass er als Künstler ernst genommen wird oder so. Also, weiß ich nicht. Also das würde mich wundern, wenn er das in dem Film. Ja. Naja, gut. Also, ich meine, weißt du, also ich muss dir sagen, in dieser Meta-Story war wirklich mein Highlight, als er seine eigene Figur küsst. Das war tatsächlich großartig. Da muss ich sagen, okay, das verstehe ich noch, das macht auch Sinn, das ist mega, mega cool. Und danach fällt es halt wirklich, wirklich bergab. Wie gesagt, diese mega unterhaltsame Story in Asteroid City wird immer wieder unterbrochen von diesen Meta-Einschüben, die halt dieses Theaterstück, das da gerade aufgeführt ist, das Asteroid City ist. Oh, nee. Ja, wenn wir gerade bei Wes Anderson sind und du gerade so im Flow bist, wie fandst du denn auch einen aus meiner Top-Liste? Und zwar sein Netflix-Release dieses Jahr, und zwar The Wonderful Story of Henry Sugarman. Ja, of Henry Sugar, nicht Sugarman. Kurzfilme? Ja. Moment. Kurzfilme waren auch Teil von dieser Top-Liste, die wir heute aufhören. Ja, also der eine, The Wonderful Story of Henry Sugar, ist 45 Minuten lang. Ich finde, also das ist zwar immer noch offiziell, glaube ich, Kurzfilm oder Featurette, sagt man dann da. Ich meine nicht die anderen, er hat ja 3 oder 4 gemacht, die alle auf Netflix released wurden. Ich meine jetzt wirklich den einen, den größeren, den längeren, wo Benedict Cumberbatch einen reichen Typen spielt, der versucht, eine besondere Gabe zu erlangen. Dann muss ich sagen, kann ich dir da nicht viel drüber sagen, weil ich keinen einzigen dieser 4 gesehen habe. Ah, okay. Ich fand den, es ist tatsächlich auch in meiner Liste der besten 10 gelandet, dieser eine. Ich finde die alle ganz cool. Sind teilweise sehr verstörend. Also, das ist ja bei Wes Anderson manchmal auch so. Manche sind sehr, sehr düster teilweise. Und eben The Wonderful Story of Henry Sugar ist Benedict Cumberbatch, mit dem ich ja immer so ein bisschen, manchmal hadere ich mit dem, manchmal finde ich ihn sehr gut besetzt, manchmal nicht. Hier ist er perfekt als eben ein reicher Mensch, der nichts zu tun hat und deswegen sich denkt, hey, ich habe da so ein Buch gefunden. Darin geht es um einen Inder, der davon erzählt, dass er ohne die Augen zu benutzen, sehen kann. Und dann denkt er sich, oh, das klingt ja cool, ich versuche das zu lernen. So, also mehr hat er nicht, er hat nur diese Story, die in einem Buch steht, und denkt sich, ich lerne das jetzt auch. Und das ist diese ganze Kurzgeschichte im Grunde. Und herrlich absurd daher, natürlich wieder top besetzt in vielen kleinen Rollen. Ist auch sehr auf dieser Meta-Ebene, denn wir hören den Erzähler, also das Ganze wird von Ralph Fiennes vorgelesen, diese Geschichte, den wir auch sehen, den Erzähler ab und zu. Und manchmal sagt der Erzähler etwas, also der Erzähler sagt zum Beispiel, er schaute ungläubig, dann guckt eine Figur kurz ungläubig und dann sagt der Erzähler wieder, und er sagte, keine Ahnung, das glaube ich nicht. Und dann sagt die Figur im Film auch nochmal, das glaube ich nicht. Also auch da, er nimmt sehr die Form einer, sagen wir mal, einer, wie sagt man denn, einer, also er bricht sehr dieses Einfühlen in eine Geschichte dadurch natürlich immer wieder, weil du halt immer wieder daran erinnert wirst, dass hier ist ein Erzähler und das hier ist alles geskriptet, blöd gesagt. Und er bricht dadurch immer wieder die Immersion, das Wort habe ich gesucht. Immersion wird bei Wes Anderson in diesem Jahr definitiv unterbrochen, auch mit Asteroid City. Und deswegen dachte ich, passt gut, den hier auch schon abzufrühstücken. Ist nicht meine Top-Wahl des Jahres, aber mochte ich sehr gern. Und dauert eben so, ich glaube, 30 bis 45 Minuten irgendwo so, da liegt der. Und dann gibt es noch zwei oder drei andere Kurzfilme, die deutlich kürzer sind. Ist alles auf Netflix rausgekommen, finde ich ein Stück weit immer schade, weil da versauern sie halt einfach auf Netflix. Und aber ich glaube, leider viele Filmemacher kriegen heute keine anderen Deals mehr, wenn sie nicht Deals mit den großen Streaming-Anbietern machen. Also ja, ist bei dir nicht in der Top-Liste gelandet, The Wonderful Story of Henry Sugar? Nee, wie gesagt, ja. Hast du das alles durchgelassen? Ja, nee, alles gut. Rausgelassen. Ja. Ich habe auch die ganzen Black Mirror-Folgen rausgelassen, die anscheinend auch als Film zählen. Ja, das stimmt schon, theoretisch schon. Ich bin da, glaube ich, jetzt bei ihm, habe ich da eine Ausnahme gemacht, weil es Wes Anderson ist und er eigentlich notorisch nur Filmemacher ist und keine Serien oder sonst was. Er ist ja nicht Teil von einer größeren Narrative oder von einem größeren Projekt von anderen Leuten. Wir können auch irgendwann mal Best of TV machen. Da, glaube ich, habe ich dann auch gar nicht so viel, was ich jedes Jahr beizusteuern habe, weil ich gar nicht mehr so aktiv Sachen dann gucke, wenn sie rausgekommen sind in dem Jahr, wo sie rauskommen. Ja. Ja. Aber ja, das war bei mir noch ein Platz. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich hätte hier, wenn du cheatest mit deinen Kurzfilmen, dann würde ich auch ein bisschen cheaten. Okay. Und zwar ist mein Platz 9 auch eine geteilte Nummer. Aha. Und zwar also eigentlich hast du 11 Filme. Vielleicht taucht später noch ein geteilter Platz auf, aber wir werden sehen. Ich liebe das, wie du diese Top 10 standhaft hältst, auch wenn sie nicht mehr das Jahr hält. Es ist vielmehr so schwer und ich konnte kein, aber schauen wir mal. Also jetzt auf jeden Fall auf Platz 9. Es sind zwei kontroverse Filme aus Gründen, die sich, glaube ich, erklären, wenn ich die Titel nenne. Das wäre Nummer 1, Jeanne du Barry. Der erste Film mit Johnny Depp nach seinem großen Skandal. Das ist aber nicht, und wo er diesen König spielt, oder? Doch, genau. Ah, okay, gut, dann weißt du zumindest, worüber wir reden, ja, okay. Genau. Und der zweite Film ist, das ist jetzt ein sehr, sehr aktueller und neuer Film, Saltburn. Er ist ja bei uns rausgekommen, okay, den habe ich den auch verpasst, dann ist der auf meiner Liste der verpassten Filme, weil ich wollte ihn eigentlich schon sehen und dachte, bei uns hat er einfach noch keinen Release gehabt. Aber schieß gerne mal los, also vor allem der Johnny Depp-Film, ich habe da nur einen Trailer gesehen, hat mich persönlich gar nicht angesprochen, ganz unabhängig der Kontroverse dieser Person Johnny Depp. Aber schieß mal los, warum der so weit oben bei dir ist. Ich fand den unfassbar unterhaltsam, tatsächlich. Die Regisseurin und Darstellerin, ich weiß leider nicht, wie man die ausspricht, Maven, also geschrieben M-A, ein I mit zwei Punkten, W-E-N-N, Maven, reißt hier wirklich ein Film ab, der ist, es geht um Jeanne du Barry. Jeanne du Barry ist eine Bauerntochter, die sich durch Prostitution nach oben schläft und dann die Gemählin die Comtesse des, jetzt muss ich kurz nachgucken. Louis der 15. Ludwig des 15. wird's, genau. Und eben auch dann durch die Französische Revolution hingerichtet wird irgendwann, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr Teil davon ist, aber völlig egal, aber es ist auf jeden Fall ein Film über den Aufstieg, den Verfall eines Königs, wunderbar, Johnny Depp tatsächlich, der, glaube ich, hier einfach mal wieder sich selber spiegelt, aber Es ist wirklich, es ist wunderbar, Johnny Depp dabei zuzugucken, wie er einfach nur ein reicher, versoffener Sack ist, der gerne Frauen benutzt, um sexuell bereichert zu werden. Und eben diese ganze Geschichte drumherum, man hört immer von Marie Antoinette und von Sissi und so weiter. Aber Jeanne de Barry ist jemand, der so ein bisschen abseits stand, trotzdem Teil davon war, und drumherum passieren eben diese ganzen Dinge. Und das ist wirklich ein hervorragender Film, sehr, sehr schön inszeniert. Ich glaube auch in Versailles tatsächlich gedreht. Wirklich fabelhaft. Also Er ist in wer dem. nicht, wer noch Bock auf Johnny Depp hat, also ich hab's irgendwie, weil, weiß ich nicht, warum nicht? Ich bin da auch, wie du vorhin schon, so ein bisschen getrennt von der Kunst, und es ist ja auch alles so ein bisschen wischiwaschi. Man sollte dem Film eine Chance geben, weil eine hervorragende Schauspielerin hier einem. Es ist nicht die Bühne von Johnny Depp, sondern es ist die Bühne von Wayne. Ich weiß schon, Wie der Film ist ein heißt. bisschen, der Name ist wirklich weird geschrieben, Leute, weil es ist MA und das I hat zwei Punkte oben. Nicht einen, sondern zwei. Und sie hat auch keinen Nachnamen, also ich weiß es tatsächlich WENN. Es nicht. ist wie Cher, es ist ein Künstlername. Sie hat einfach nur einen, auch auf IMDb steht einfach nur dieses eine Wort, May Maywen? keine Ahnung. Also ist wahrscheinlich Französin, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie den Buchstaben I mit zwei Punkten oben gesehen. Das ist mir einfach neu. Also wir wissen beide nicht, wie wir uns Sie ausdrücken. ist auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall tatsächlich sehr hervorragend in der Rolle. Sie ist eine hervorragende Regisseurin in dem Fall. Es Das gab muss auch man eben sagen. Sie Kontroversen. ist Hauptdarstellerin und Regie in diesem Fall. Ja. Ja. Ich glaube, das ist noch Sie gar nicht ist, klar es gab geworden für viele. Kontroversen, weil sie hat auch gesagt, dass Johnny Depp sich nicht für den Film interessiert hat im Nachhinein. Er wollte nie seinen Film sehen und so weiter. Also den Film sehen und seine Performances. Und ja, ich meine, als Schauspieler seine Filme nicht anschauen wollen, ist halt. Aber ich will Johnny Depp gar nicht verteidigen. Eigentlich ist Johnny Depp mir egal. Es geht mir einfach nur rein um diesen Film. Und ich fand den Film tatsächlich sehr, sehr, sehr, sehr cool, weil er einfach auch an Schauplätzen gedreht wurde. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich Versailles war. Und Ja, wenn das ist nicht so nicht. ungewöhnlich. In Versailles werden immer mal wieder Sachen gedreht. Das kommt immer mal wieder vor. Genau. Also selbst wenn nicht, dann Props an die Set-Designer. Ich fand ihn sehr, sehr hervorragend. Ja, es ist interessant, habe ich gar nicht, als ich den Trailer gesehen habe, hat mich schon gar nicht angesprochen thematisch. Und ich habe das den Film wirklich nur ein bisschen als Meme mitbekommen, weil es ja scheinbar doch ein bisschen, einige ein bisschen strange finden, dass sie sich selbst in der Hauptrolle castet, wenn sie auch die Regie macht dieses Films. Und sie halt kein, also das ist vielleicht das andere als Kenneth Branagh, der halt ein gestandener Regisseur seit vielen, vielen Jahren, schon Jahrzehnten ist. Wenn der dann auch in seinem eigenen Film mitspielt, kann man sich das vielleicht eher vorstellen. Und bei ihr war es so, okay, also Regie und Hauptrolle auf einmal. Ja. Also generell, also wo man das meistens sieht, man sieht es gar nicht so beim hochklassischen Hollywood-Kino oder so, ist glaube ich in dem Fall nicht unbedingt Hollywood, also keine reine. Ich glaube, keine reine Hollywood-Produktion. Das Einzige, wo man das eigentlich immer Nee. sieht, dieses Hauptdarsteller und Regie in einem, ist immer so B-Movies, wo Leute sich irgendwie so ein Vanity-Project finanziert haben und gesagt haben, also gerade so 80er Jahre ist das oft so Leute, die sagen, ja, ich bin ja voll der coole Actionheld. Und dann sind das halt so Mitte 40 Leute, die auch aussehen wie normale Mitte 40 Leute. Und du denkst ja, oh, ist das cringe. Und ich glaube, das wurde ihr so ein Oder bisschen da unterstellt, so, dass es so ein bisschen. ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es Til Schweiger auch gerne macht. Zum Beispiel auch, das ist auch so jemand, der das gerne macht. Und der ist ja auch direkt damit verbunden mit, oh ja, weiß ich nicht. Also sie hat auch schon ein paar Sachen vorher gemacht. Es ist jetzt auch nicht so, dass das ihr einziges Projekt bisher war. Also es ist nicht so Regiedebüt gleich und gleich Hauptrolle. Mein Alles hat sie zum Beispiel auch Regie geführt mit Vossoh Cassel. Habe ich damals, glaube ich, nicht gesehen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber sah zumindest Ich ganz auch cool nicht. aus. Also ja, sie ist als Regisseurin schon ein bisschen unterwegs gewesen und hat sich halt hier jetzt in dieser berühmten Rolle dieser Mätresse da selbst gecastet. Aber ja, also wenn du den so gut fandest, interessant auf jeden Fall, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass der da bei dir auftaucht. Aber das ist ja auch das Schöne an dieser Folge, dass man immer wieder überrascht wird von neuen Eindrücken. Ja. Ja. Deswegen mein Double Feature mit Saltburn, der ungefähr ein Jahrhundert später spielt. Und Perry Barry Keoghan, kann Naja. seinen Namen nicht aus. Ich vergesse es auch immer wieder, ja. In seiner besten, abgefucktesten Rolle ever. Oh, das ist aber High Praise für den Schauspieler. Das ist aber, ja. Also, da lehnst du dich jetzt aus dem Fenster bei dem Schauspieler, weil der spielt immer weirde, abgefuckte Leute. Na, viel Spaß bei dem Film. Das ist also, so ein, also der, ja. Film, der Film ist nicht eklig oder so, er ist einfach nur stylisch bis zum geht nicht mehr, spielt in eben so einem Umfeld, deswegen habe ich die zusammengebündelt, in so einem reiche Menschen und ein Armer kommt dazu und versucht das irgendwie sich da reinzubekommen. Grandios einfach, wirklich grandios. Nicht die originellste Story und auch nicht der originellste Twist am Ende, also man weiß schon, aber die Art und Weise und wie er inszeniert worden ist und wie er gezeigt wird, und das ist halt einfach grandios. Von der Regisseurin, die Promising Young Woman, Promising Young Woman gemacht hat, ja. Ja. Ist mir gestern erst klar geworden, tatsächlich. Ich habe Saltburn einfach nur geschaut und dann danach ist mir erst klar geworden, dass es einer meiner Lieblingsfilme von 2020? Oder wann kam der raus? Oh, ich überlege auch gerade 2021, irgendwie so. Der ist nicht so lang her. Ja. Ich glaube, bei uns war der 20. Promising Young Woman war auf jeden Fall, boah, auch hervorragend. Ja. Auf jeden Fall liefert sie mit Saltburn definitiv nach. Mhm. Und ja, feiert da einen von Amazons nächsten großen Erfolgen ab. Genau, also ich glaube, der ist schon auch ins Kino gekommen bei uns in Deutschland. Ich habe gerade auch mal nachgeschaut. Eben kam jetzt wirklich Ende Dezember erst raus. Bei uns halt direkt auf Prime und lief aber eben in den USA schon im Kino vorher. Und kriegt, glaube ich, in Europa einfach die Prime-Auswertung, weil die den einfach eingekauft haben bei irgendeinem Filmfestival. Genau, aber ja, habe ich auf jeden Fall auch auf meiner Watchliste, wollte ich auch um den gucken. Vor allem auch, weil Rosamund Pike mitspielt, die ich ja seit Gone Girl absolut fantastisch finde. Und, hervorragende, verlorene Mutter eines Reichen, die einfach keine Ahnung mehr von der Realität hat. Das ist einfach wirklich der ganze Film. Ist, also das einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist tatsächlich, dass der Anfang etwas zu lang ist. Mhm. Die Einführung. Die ist trotzdem hervorragend, aber da ist der einzige Punkt, wo ich sage, ein bisschen kürzer. Vielleicht sollte man mal die Story erklären, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe ihn ja nicht gesehen, das heißt, du musst natürlich den Part übernehmen. Also ich weiß nur noch aus dem Trailer, dass zwei Dudes auf einer, die sind beide auf einer Elite-Schule oder Uni oder so oder sowas. Und der eine ist eher so der nerdy Dude und der andere ist der coole Dude. Und der coole Dude sagt, hey, komm doch mal im Sommer mit zu meiner Family. Das ist total cool. Wir sind in Saltburn, ich glaube, so heißt der Ort. Und da geht's crazy ab. Und dann geht's laut Trailer auch crazy ab. Oder? Also der Film handelt von eben dieser Elite-Schule und Olli, der arme junge Schlucker, hat es irgendwie geschafft, durch ein Stipendium auf diese Schule zu kommen und trifft da auf Felix, der reich ist, reiche Eltern, keine Probleme hat, auf diese Schule zu kommen, und er möchte unbedingt mit ihm befreundet sein. Und durch Umstände werden sie miteinander befreundet und Felix lädt Olli ein, über den Sommer auf ihrem Herrensitz Saltburn zu sein. Also der Herrensitz heißt Saltburn. Und dann spielt sich die ganze Geschichte quasi auf Saltburn ab und auf die Olli ist nicht der Einzige, der da gerne ist und gerne bleiben möchte, etc. pp. Also ich möchte gar nicht zu viel über diesen Film erzählen, ich möchte einfach nur sagen, dass dieser Film hervorragend ist. Wahnsinnig gut inszeniert, sehr, sehr gut geschrieben. Nicht die originellste Story, aber trotzdem immer noch überraschend. Ja. Nee, genau. Ich glaube, lässt sich gut zusammenfassen. Ja. Ja, ja, ich habe dann so ein bisschen was gemischt gehört, aber war vorab total interessiert, eben aufgrund der Regisseurin und Barry Keoghan, eben auch ein interessanter Schauspieler, der meistens in sehr interessanten Projekten ist, eigentlich, habe ich den Eindruck. Genau, und der andere Junge ist, der Schauspieler ist Jacob Elordi, wenn ich das richtig ausspreche. Ich kenne den gar nicht oder nicht bewusst. Ich habe den scheinbar in Deepwater gesehen, Tiefe Wasser. Das war einer der schlechtesten Filme, die ich, glaube ich, vorletztes Jahr in meinem Podcast besprochen habe oder so. Da war er scheinbar mit drin. Ansonsten kennt man ihn aus The Kissing Booth 1, 2 und 3. Aus Euphoria und jetzt auch aus Sofia Coppolas neuem Film Priscilla, wo er Elvis spielt. Ah. Und eben, der spielt jetzt hier eben, er spielt den anderen Jungen, der ihn eben nach Saltburn einlädt. Der eben dorthin kommt. Genau. Das wollte ich nur noch nachreichen, weil das irgendwie interessant ist. Ja. Mhm. Deswegen, genau, kennt man, glaube ich, den Dude vielleicht. Ja, genau, ist bei mir natürlich nicht in der Liste, aber gut zu wissen. Durch dich weiß ich jetzt, dass der auf Prime ist. War mir nicht klar. Gut zu wissen, dass man den jetzt gucken kann. Ja. Dann hau doch du jetzt mal raus, was du so gerne gesehen hast dieses Jahr. Genau, also ein Film, also ich habe ja schon einige auf meiner Top-Liste. Einen, den kann man, glaube ich, auch schneller abfrühstücken, weil ich auch dazu eine Folge gemacht habe. Ich habe wirklich zu vielen meiner Top 10 auch eine Folge gemacht. Liegt natürlich auch daran, dass ich nur eine Folge mache, wenn ich auch was zu sagen habe. Und dementsprechend kann man auch an der Stelle aus meiner Sicht kurz abfassen, weil ich da schon was zu gesagt habe, aber ich bin gespannt, was dein Input ist. Decision to Leave, zu Deutsch Die Frau im Nebel, kam bei uns tatsächlich erst dieses Jahr offiziell raus. Ich habe den letztes Jahr in einem Festival gesehen und habe ihn dann jetzt im Januar eben oder Februar, glaube ich, kam er raus. Nee, Januar, glaube ich. Habe ich ihn dann nochmal geguckt, als er dann offiziell in Deutschland statt hatte. Der aktuelle Film von Park Chan-wook, der Regisseur von Klassikern wie Oldboy. Hast du ihn geguckt? Leider nicht, da musst du jetzt alleine drüber reden. Also, okay, hast du schon, aber jetzt nochmal in Kurzform. Also du hast ihn nicht gesehen, okay. Oder ist er bei dir aber nicht in der Top-List? Okay, genau, ich habe eigentlich in der Folge alles gesagt. Klassisch Park Chan-wook, großartiger Regisseur aus Südkorea. Generell südkoreanisches Kino, sehr, sehr spannend, sehr, sehr viele coole Sachen, die da immer wieder rauskommen. Viele haben das, glaube ich, jetzt erst mit Parasite gemerkt, bei den Oscars vorletztes Jahr oder letztes Jahr, wo die Zeit fliegt. Letztes Jahr war es nicht, aber egal. Letztes Jahr war Everything Everywhere All at Once, also mindestens das Jahr davor war dann Parasite oder so, oder sogar noch ein Jahr länger her. War das, aber dann das Jahr davor war, ja, ich weiß, nee, egal, Entschuldigung, ich wollte sie nicht stören, erzähl sie weiter. Südkorea, einfach, kommen coole Filme raus, Park Chan-wook ist ein Veteran aus dem südkoreanischen Kino und dieser neue Film von ihm handelt von einer Frau, wo im Raum steht, hat sie ihren Mann vielleicht umgebracht? Es gibt einen Detektiv, der diesen Mord untersuchen soll, diesen potenziellen Mord. Und er ist dabei nicht so ganz objektiv bei der Sache, sondern er hat eindeutig ein Auge im romantischen Sinne auf die Verdächtige, die Witwe des Opfers, geworfen. Und verzweigt sich da und verstrickt sich da in Geschichten, in die er sich nicht verstricken sollte. Und klassisch wie bei Park Chan-wook immer, es ist visuell ein ganz, ganz toller Film, also sehr kreativ. Diese Geschichte könnte man ja sehr standardisiert, klassisch, auch fast schon als Kammerspiel abhalten. Aber genau das Gegenteil tut Park Chan-wook mit so einer Geschichte. Also alles ist super visuell kreative Bilder, wirklich noch und nöcher. Und genau, alles andere könnt ihr in der ganzen Folge von mir hören. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Und Die Frau im Nebel, Decision to Leave. Ja, das war's. Darf ich mit Südkorea tatsächlich passend weitermachen? Ja, sicher. Weil auf meiner Nummer 8 hätte ich einen nicht südkoreanischen Film, aber einen Film mit südkoreanischem Inhalt. Mhm. Und zwar wäre das Past Lives. Oh ja, ist auf meiner Liste von, ich habe nur zwei Filme hier stehen, die ich dieses Jahr verpasst habe und gern gesehen hätte. Und Past Life ist einer davon. Bitte überzeugt mich noch mehr davon, dass ich einen großen Fehler gemacht habe, ihn zu verpassen. Ich möchte eigentlich nicht davon viel reden. Es geht um zwei junge Menschen, die in Korea, in Südkorea, einander versprochen wurden. Und dann entscheidet sich aber, die eine Familie wegzuziehen, nach Amerika zu wandern, die der Frau. Mhm. Und dann etliche Jahre später, die Frau hat in New York ihr Leben, ihren Mann, ihren Freund. Und ihr kindheitsversprochener Mensch, mit dem sie sich sehr, sehr gut verstanden hat, sagt, er ist jetzt in New York und sucht Kontakt mit ihr und versucht, sich mit ihr zu treffen. Und dann deren Auswirkungen. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Es ist ein Film, der zum Nachdenken anregt, der nicht laut ist, der sehr, sehr leise ist, aber trotzdem sehr, sehr viele subtile Emotionen anregt und einfach hervorragendes. Ich glaube, das ist ein Film, den muss jeder selbst gesehen haben. Den kann man nicht viel erzählen. Er ist hervorragend gespielt. Er ist hervorragend inszeniert. Ich glaube, wer am Ende keine Träne vergießt, weiß ich nicht, was mit dem los ist. Also jeder sollte mal so geliebt haben und sich. Und wenn er selbst, wenn ein Mensch nicht so geliebt hat, dann sollte er zumindest denken, diese Geschichte mit was wäre, wenn. Und der Film bringt es auf einen sehr, sehr guten Punkt und auf einen sehr, sehr zufriedenstellenden Punkt am Ende. Also sehr, sehr hervorragender Film. über den man nicht viele Worte verlieren muss, weil man ihn gesehen haben muss. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, wird von mir auch mal nach- wieder. Genau, und wird auf jeden Fall auch von mir nachgeholt, ist auf meiner Liste ganz weit oben. Ich bin ein Sucker für sowas, vor allem so Filme mit so melancholischen Grundton und Past Lives, glaube ich, ist da exakt my kind of heroine. Ja. Ja, super, guter Film. Würde ich sehr gerne, also ich zweifle keine Sekunde daran, dass der wahrscheinlich locker in meiner Top 10 auch gelandet wäre, wenn ich ihn gesehen hätte. Deswegen ärgert es mich umso mehr, dass ich ihn nicht mehr reinquetschen konnte. Und ihn einfach im Kino, er lief. Ich habe mitbekommen, wie er lief und ich habe einfach gedacht, ja, nee, die Woche habe ich gerade keine Lust auf Kino und dann habe ich es einfach verpasst und verballert, als er dann nicht, dann war er irgendwann weg. Ich habe mir tatsächlich sogar die Blu-ray gekauft und dann erst gesehen. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Aber trotzdem, nee, Quatsch, ich habe ihn im Kino gesehen und mir direkt danach die Blu-ray gekauft, weil er so spät bei uns im Kino lief. So rum war es. Interessant. Naja. Ich würde jetzt mal was nennen, weil jetzt, glaube ich, wird es ein bisschen interessant. Und zwar ist es bei mir eine Honorable Mention. Das heißt, wie der Mission Impossible ist es ein Film, der es bei mir nicht in die Top 10 geschafft hat, wo ich aber selber einsehe, den muss man schon mal erwähnt haben. Und ich bin jetzt sehr gespannt, welchen Platz ich auf deiner Liste sprenge, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht auf deiner Liste ist. Ich weiß, er ist nicht in deinen Top 3, aber wie sieht's aus mit Spider-Man Across the Spider-Verse? Er ist in meiner... Lustigerweise ist es witzig. Der teilt sich den siebten Platz, also den nächsten Platz, den ich jetzt angesprochen hätte, mit einem anderen Film. Ja, das ist super passend. Dann habe ich ja nicht allzu weit vorweggegriffen. Ich habe ja den ersten Teil lange nicht gesehen. Es ist ein kleiner Running Gag schon gewesen, dass du den ersten Teil dieses Sony-animierten Spider-Verse, als der rauskam, hast du den besprochen in unserem Podcast hier und hast eben den groß empfohlen und gesagt, hey, mega gut. Ich glaube, er war in deiner Top 10 der 10er, kann das sein? War der jetzt noch in den 20er? Das beste Animationsfilm, kann sein, ja. Also irgendwie so, also war bei dir auf einer Liste, ich glaube, das war noch mit dem anderen Tobi und wir haben uns alle sehr gewundert. Doch, ich glaube, es war wirklich die besten Filme der 2010er des Jahrzehnts und wir konnten beide, haben dich ein bisschen aufgezogen mit, sicher, dass du da einen Spider-Man-Film drin haben willst. Ja, und jetzt schau dich an. Und ich habe dann den ersten irgendwann nachgeholt und ich weiß nicht, ob ich dir damals geschrieben habe, aber habe dann den ersten geguckt und dachte mir so, visuell verstehe ich, was Tobi meint, storytechnisch habe ich es gar nicht verstanden, sage ich dir ehrlich, ich fand die Story nicht besonders originell, war wieder so für mich, okay, ja, schön, dass Kingpin mal der Hauptbösewicht ist, das haben wir nicht so oft in den verfilmten Spider-Man-Filmen, aber ich fand ihn halt wirklich nur visuell gut und storytechnisch dachte ich mir so, ja, okay, also nicht mal mein Favorite unter den Spider-Man-Filmen, was die Story angeht. Ich weiß, sehr, sehr harte, kontroverse Meinung. What the fuck. Das war der erste Teil. Und den zweiten habe ich mir jetzt auch angeguckt, auch nicht im Kino, sage ich direkt vorneweg. Ich habe ihn auch nur jetzt auf Netflix, glaube ich, kam er jetzt gerade raus. Da habe ich ihn angeschaut, weil ich wusste, ich sollte mir den anschauen, wenn ich mit dir diesen Podcast mache. Und visuell, finde ich, ist der sogar viel, viel besser als der erste. Also visuell brauchen wir nicht reden. 10 von 10 visuell. Absolut großartiger Film, was das angeht. Ich würde fast sagen, ja, oder 10 von 10 klingt ja, als wenn es perfekt wäre. Ich finde ihn fast ein bisschen zu viel visuell. Also manchmal hat mich die kreative visuelle Art ein bisschen rausgezogen, weil ich mich eigentlich gar nicht mehr auf die Inhalte konzentrieren konnte, sondern nur noch so gedacht habe, boah, das sieht ja cool aus und ach, das ist ja kreativ und boah, guck mal, wieder ein ganz anderer Stil jetzt hier. Also fast schon ein bisschen too much für mich. Also es ist ein bisschen zu sehr in my face. Das ist eine weirde Art von Kritik, weil natürlich heißt das nicht, dass es ist super toll gemacht und super kreativ. Aber es war ein Stück weit fast für mich schon so Musik-Video-Charakter. Also es war visuell so krass, dass ich mich nicht mehr auf was reden die eigentlich gerade? Also haben wir jetzt gerade hier einen emotionalen Punkt? Oder also das war ein bisschen das Problem für mich manchmal, was definitiv ein weirder Kritikpunkt ist, weil das nicht immer bei Animationsfilmen für mich so ist. Aber trotzdem, also technisch absolut phänomenal. Story fand ich dieses Mal besser, fand ich schon gut. Also hat auch definitiv seine coolen Momente. Also ich finde auch hier Spider-Man 2099, ich finde diesen Charakter ganz cool. Ich finde auch cool, was sie aus Gwen gemacht haben. Sie haben sie auch dreidimensionaler gemacht. Ich muss aber leider sagen, Miles Morales, ich werde mit diesem Typen nicht warm. Ich weiß, es ist auch gar kein, oh, Peter Parker ist besser oder so, Bullshit, überhaupt nicht. Peter Parker ist ein kompletter Milchtoast in den anderen Verfilmungen, die es gibt. Also es ist nicht so, dass jetzt Tobey Maguire oder so, dass die jetzt ganz toll wären. Ich finde nur einfach, Miles Morales, er ist mir zu überdreht. Ich kann mit ihm nicht relaten. Er ist die ganze Zeit so auf, ich bin der Obercoole und verkack's aber dann doch die ganze Zeit. Und das ist aber jetzt schon der zweite Film am Stück so. Und ich kann diesen Hauptcharakter einfach nicht leiden. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich da der Einzige wahrscheinlich überhaupt auf der Welt mit bin. Alle lieben das. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Also ich fand den, wie gesagt, 2099 Spider-Man. Ich habe den Namen vergessen von dem Charakter, wie er auch noch heißt. Das ist, glaube ich, ein Spanier. Oscar Isaac. Genau, aber, nee, aber wie heißt der? Der hat ja auch einen Namen, der Spider-Man. Ich habe es vergessen. Den fand ich deutlich interessanter. Den fand ich irgendwie cool, weil der wirklich mal eine neue Facette reingebracht hat. Und ein großer Kritikpunkt, den ich an der Stelle machen muss, ich fand die Live-Action-Crossover mit dem anderen Sony-Film, ich fand das ganz schlimm. Ich wusste nicht, was ich das soll. Ich habe es gelesen, dass du das als Kritik in deinem Letterboxd-Account geschrieben hast. Und ich bin fast umgefallen, weil das war ungefähr als man den im Kino gesehen hat, sind alle so, wow! Ja, haben sich alle einfach nur fucking gefreut. Ich weiß, aber ich bin kein Sucker für dieses Nostalgie-Cameo-Zeug. Also das ist auch das, was es bei Marvel war. Es war keine Nostalgie, es war fucking... Naja, also Tobey Maguire Spider-Man da reinzupacken, ist schon Nostalgie. Ja, in so einem Ding. Aber ich meine, das einzig coole Live-Action-Cameo war natürlich... Der Spoiler, wir sind ja am Ende des Jahres. Also wenn den jetzt jemand nicht gesehen hat... Ja, ich möchte nicht spoilern. Schaut es euch an. Macht ja auch an der Story nichts kaputt, das zu wissen. Aber genau dieses Cameo, von dem du gerade redest, ich fand das ganz schlimm. Also, ich dachte mir so, das ist so... Ich hab's gelesen, deine Kritik. Oh, ich dachte mir so, erstens mal, vom Stil her, ich finde, das passt da auch nicht gut rein. Ich fand auch, dass... Also, ich glaube, einen Cameo können wir schon erwähnen, weil ich glaube, bin mir sehr sicher, dass du das nicht meinst. In dem Film wird auch mal kurz ins Venom-Verse geguckt, also die Tom Hardy-Filme, die es aktuell gibt. Mhm. In den gucken wir auch kurz rein. Und ich dachte mir so, was ist das denn hier? Also, das habe ich... Also, vielleicht zur Zusammenfassung, dieser Film ist einfach der zweite Teil jetzt in diesem Spider-Man Across the Spider-Verse oder Into the Spider-Verse-Universum. Also es geht immer wieder um dieses mehrere Spider-Man aus verschiedenen Universen kommen zusammen, müssen eine große Bedrohung abwenden. Dieser Film ist auch sehr klar jetzt als Teil 2 einer Trilogie angelegt. Das ist auch sowas. Also der Film hat jetzt, ich finde, der Film steht halt auch nicht mehr ganz auf eigenen Beinen jetzt. Also jetzt ist er sehr, sehr stark an Teil 3 gebunden, weil er hat schon ein Ende, aber ich finde, mit diesem Ende... Ja, also ich finde, er hat sich leider am Ende sehr stark nach dem angefühlt, was Marvel macht. Dieses, und das ist noch nicht alles, es kommt noch ein Kapitel, ihr müsst nächstes Jahr noch mal ins Kino oder in zwei Jahren. Also du hast, darf ich mal kurz unterbrechen? Du hast den Film gesehen, nachdem der im Kino lief, oder? Ja. Genau, ich habe den Film gesehen im Kino. Ja. Und da war ich dann so, okay, das ist ein recht langer Film, 2,5 Stunden. Und nach 2,5 Stunden, also... Wirklich, du hast in den ersten 10 Minuten, also der Film ist einfach perfekt, so wie er ist. Aber ich hatte in den ersten 10 Minuten schon Tränen in den Augen und Gänsehaut. Ich war ready, ich hatte richtig Bock und der Film liefert es auch. Und dann, nach 2 Stunden, war dann so, okay, jetzt passiert schon ganz schön viel. Aber wie bringen die das zu einem Ende? Also, ja, okay, so. Okay, aber dann... Aber jetzt kommt doch was und noch was Neues und noch was Neues und noch was Neues. Und dann war ich so, dann habe ich tatsächlich mal auf die Uhr geguckt und dann war ich so bei, weiß nicht, 2:20 und ich dachte mir, wie wollen die das jetzt in 10 Minuten zusammenfassen? Mhm. Und dann kam das Ende und dann kam einfach Teil 2 von diesem Ding kommt. Und ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass dieser Film in 2 Parts geteilt ist. Mhm. Und ich war... Also das ganze Kinotheater war wow, shit, what? Und ja, okay. Es war einfach hervorragend. Ich finde, deswegen, ich habe dem Film auch nur 4 von 5 Sternen gegeben, weil ich noch auf das Ende warte, also Part 3. Aber der war schon sehr, sehr gut. Aber damit sprichst du halt genau an das, was ich meine. Dieses, ich warte noch auf das Ende. Also das ist ein Film. Für mich muss ein 2,5 Stunden Film, der muss sich auch vollständig anfühlen. Und das fühlt er sich für mich nicht. Tut er. Also ich meine, die Story erzählt er zu Ende, aber dann fängt er Richtung Ende, erzählt er noch mal mehr und geht noch weiter. Ich finde nicht, dass er die Story zu Ende erzählt. Also wir haben den essentiellen Konflikt mit unserem, sage ich mal in Anführungszeichen, Antagonist, mit diesem 2099 Spider-Man, mit dem er ja eindeutig clasht. Das ist nicht aufgelöst, das ist nicht... Also da ist ja kein Ende von diesem Konflikt, sondern der Konflikt wurde einfach... Nein, aber seine Charakterentwicklung ist zu Ende. Weiß ich nicht, ob das so die Intention ist. Ich dachte, sie machen eigentlich jetzt erst das große Fass auf, dass sein Charakter sich noch ganz anders weiterentwickeln würde oder könnte. Nein, er ist zu Ende, glaube ich. Er ist der Kämpfer, ja, jetzt legt er los. Jetzt ist er einfach fucking Spider-Man und danach geht's um Gwen Stacy. So. Ja, ich weiß nicht. Aber gut, Sind da da können wir jetzt. uns dann streiten. Nächstes Jahr, wenn wir hoffentlich, also man darf ja nicht vergessen, der dritte Teil sollte ja eigentlich im Frühjahr dieses Jahr rauskommen, aber gab auch wieder Ja, Sony hat Probleme. auch, Sony hat reihenweise, mussten die Leute gehen bei Sony. Ist jetzt auch gar kein Bash gegen diesen Film oder so. Aber wie so oft in der Industrie, man beutet Leute zu sehr aus. Leute haben reihenweise Ja. hingeschmissen und gekündigt nach der Produktion dieses Films, weil es einfach viel zu hart ist, was verlangt wird und wie schnell und wie viel geleistet werden muss. Was man auch an der Stelle mal erwähnen kann, weil das gilt ja für alle möglichen Produktionen. Und hier auch hat man die Leute einfach völlig ausgebrannt und verheizt. Der Film Ja, sieht ganz toll also aus, aber das kann es auch nicht sein, dass Leute am Ende immer im Arsch sind und nicht mehr weiterarbeiten können. korrekt, korrekt. Also das, ja. Aber ja, wie gesagt, ich fand ihn auch nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Ich habe ihn jetzt ein bisschen gehatet, glaube ich. Und das kam so rüber. Es ist ein cooler Film, Ja. aber das Problem ist halt eben, der Praise, den er überall kriegt, da denke ich mir so, also wenn ich die Optik wegnehme, die reine Story, das ist es für mich nicht. Es ist nicht, für mich nicht auf dem Niveau, wo ich sage, Jesus Christ, das ist ja unglaublich. Okay, ja, da würde sich jetzt ungefähr 3 Stunden lang drüber streiten Ja. lassen. Aber Aber ich finde es schön, dass you wir was do anderes you? gefunden haben, abseits. Wir haben also abseits des Zack Snyder-Verse was Neues gefunden, wo wir definitiv in verschiedene Richtungen gehen. Ich finde das sehr gut. Ja, wo Wobei. ungefähr das ganze Universum gegen dich ist, aber ist okay. Absolut. Das Naja. streite ich nicht eine Sekunde ab, dass ich hier in der Minderheit bin. Und es ist ja auch nicht derselbe Konflikt, weil beim Zack Snyder-Verse bin ich ja tatsächlich so der Meinung, dass es nicht gut ist und du schon. Und das ist hier ja nicht der Fall. Ich finde das ja auch gut. Es ist nur nicht so, ich feiere es nicht ganz so wie alle anderen. Das Aber Fass damit, machen wir nicht da auf. muss ich dich ja natürlich jetzt schon auch kurz aus der Reserve locken und fragen. Also, ich weiß ja schon, dass du ihn gesehen hast. Du bist der große Zack Snyder-Vertreter hier. Wie war denn Rebel Moon, sein neuer Netflix-Film, der, glaube ich, vor ein paar Wochen rausgekommen ist? Ist ja auch nur Teil 1 von 2. Der zweite kommt ja jetzt dann irgendwann Ja. in ein paar Wochen raus. Wie war der denn so? Also, mehr möchte ich nicht sagen. Ich freue mich auf die 150 Spin-offs, die wahrscheinlich kommen. Und auf Part 2 auch. Okay, also du gibst nicht auf. Ja, das ist ja schön. Aber er ist nicht in Was ist in der Top denn? 10. Nein, niemals. Wie? Wie? Ich Ja, warte auf den Snyder-Cut. Ah ja, stimmt, auch da muss man Dann jetzt gehen ja wir weiter. verschiedene Cuts machen, obwohl das auf einem Streaming, auf einer Streaming-Plattform ist. Das Ja. verstehe ich auch überhaupt nicht. Naja. Nee, Okay, also jetzt Rebel lassen wir Moon das wird mal wohl nicht. außen vor. Rebel Moon kommt hier nicht vor. Rebel Moon reden wir drüber nächstes Jahr, wenn der Snyder-Cut raus ist und der zweite Teil. Okay, was ist denn Ja. dein Lieblings-Superheldenfilm dieses Jahr? Und wo ist er gelandet? Ich habe keinen in meiner Top 10. Also, ich habe auch. Keinen einzigen. Ich bin auch mit dem Genre einfach durch. Ich meine, also für mich gibt es da wirklich nur noch sehr selten irgendwas, wo ich sage, boah, das reißt mich jetzt vom Hocker. Ich habe die ganzen Marvel-Filme dieses Jahr auch nicht mehr geguckt. Ich meine, die sind ja auch dieses Jahr weltweit Keinen extrem einzigen? gefloppt. Auch nicht, ich weiß schon, Guardians of the Galaxy Volume 3 wirst du wahrscheinlich jetzt nennen, hat mich auch nicht genug gereizt, Ja. um reinzugehen. Ich fand den zweiten auch noch nett, aber wie gesagt, also mit Marvel bin ich wirklich durch. Das ist, mich reizt das nicht mehr. Das ist einfach auserzählt. Ah, Tut du mir leid. solltest dir den anschauen. Das ist ein guter Abschluss für Superhelden-Genre. Wirklich, wirklich. Ja. Ja, für mich war mein Das ist Ende Endgame. Ich fand, da hat der Titel das auch gut rübergebracht. Dass man das auch sagen Endgame war kann. aber scheiße. Fand ich nicht scheiße. Also, Sorry. das kann man echt nicht Ich sagen. fand den Also. scheiße. Ich fand den sehr, sehr scheiße, tatsächlich. Ich fand den nicht Okay. korrekt. Aber anderes Thema. Nein, Guardians of the Galaxy Volume 3 ist der tatsächliche Abschluss des MCU. Ist bei dir auch Platz 7 dann? Ist das dieser geteilte Teil? Platz Genau, mit das ist der Spider-Man? Okay. geteilte Part, ja. Der ist Ja, einfach schieß los. hervorragend. Der hat alles. Der hat einfach wirklich alles. Er hat von Herz über Komik, über Kitsch, über. Es ist einfach. Du schaust diesen Film, du hast die Guardians im Kopf und es ist der letzte Film, der wirklich von Marvel produziert ist und Herz hat. Wirklich einfach mit Herz produziert, mit Herzblut gemacht. Und dann, ja, es verläuft. Ich meine, wir hatten halt, was hatten wir dieses Jahr? Quantumania, der einfach The nur. Marvels hatten wir, die Marvels auf jeden Fall The auch. Marvels, den habe ich nicht gesehen, dem will ich jetzt auch nicht zu Unrecht irgendwie was antun, aber es ist halt schon einfach nur. Loki Es Staffel ist halt 2. einfach. Loki Staffel 2 habe ich auch nicht mehr gesehen. Ich fand Staffel 1 gehen Ende schon sehr, sehr langweilig. Oder dämlich. Ach, Marvel sollte aufhören. Marvel sollte, wenn dann, wirklich restarten oder irgendwas mit ihren Multiversen machen. Und das machen sie nicht wirklich, aber Guardians of the Galaxy war immer ein bisschen abgeschottet. Und mit Guardians of the Galaxy Volume 3 hat James Gunn tatsächlich seine Trilogie beendet. Und der ist mein liebster Guardians-Film. Also weit über den ersten, der schon großartig war. Und der zweite, ja gut, da kann man sich gut drüber streiten. Ich fand ihn auch nicht sehr, sehr gut. Aber im Nachhinein war er tatsächlich sehr, sehr gut, weil man den dritten Teil gesehen hat. Wirklich sehr, sehr. Der Film hat wirklich, er ist einfach nur der Inbegriff eines Superheldenfilms, aber in wunderschön. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders erklären. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe alles gefühlt, was ich fühlen wollte. Es ist einfach ein perfekter Mainstream-Film. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also jeder, der Guardians of the Galaxies mag und von Marvel keinen Bock mehr hatte, der sollte sich Guardians of the Galaxies Volume 3 anschauen, um einen friedvollen Abschluss mit dem Universum zu haben. Schönes Schlusswort. Ja. Ja. Ja. Mal gucken, wie das weitergeht. Das Marvel-Universum ist ja momentan sehr in der Krise finanziell gesehen. Ich glaube, für nächstes Jahr kommt nur einer raus bisher. Ich glaube, nur der dritte Deadpool-Film kommt nächstes Jahr offiziell bisher raus. Alles andere wurde verschoben. Das ist ungewöhnlich. Ich glaube, es kam eigentlich, seit das Universum losgegangen ist, ich glaube, spätestens seit dem ersten Avengers, kamen mindestens immer zwei Filme raus, glaube ich, jedes Jahr. Ich glaube, die sind da gerade gut am Struggeln und gucken, stirbt uns gerade das alles unter den Händen weg? Und eben, Leute wie James Gunn, die eben natürlich für die stärkeren Marvel-Filme standen, sind ja auch nicht mehr an Bord. Der ist ja jetzt bei DC eine treibende Kraft und wird da einen Superman-Film machen. Irgendwann mal demnächst, den er selber schreibt und, glaube ich, auch Regie führt. Das ganze DCEU neu starten, also. Ja. Mal schauen. Gucken wir mal. Ich bin ja gerade so ein bisschen auf meinem Hate-Train. Ich frühstücke ja gerade so ein paar Sachen ab, wo ich nicht ganz so begeistert war. Ich glaube, ich würde das einfach von meiner Seite mal gerade abschließen, damit ich mich auch endgültig nur noch den guten Sachen widmen kann. Ich habe hier noch ein paar Sachen stehen, die ich halt enttäuschend fand oder wo ich den Hype nicht nachvollziehen konnte. Ich bin gespannt, ob du davon was geguckt hast. Zum einen Maestro von Bradley Cooper. Bradley Cooper auch als Hauptdarsteller hier und auch als Regisseur. Ist der bei dir irgendwo? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Du darfst ihn alleine haten. Es ist schwer, dir zu haten, weil es ist was sehr Ungewöhnliches passiert. Ich habe diesen Film nicht beendet. Der ist auf Netflix rausgekommen. Bradley Cooper als Regisseur auch jetzt schon, glaube ich, kommt ganz gut an. Er hat ja hier, wie heißt er nochmal, mit Lady Gaga, dieses dritte oder vierte Remake von der Star Spawn, hat er ja auch schon Regie geführt und Hauptdarsteller gemacht. Das ist jetzt hier wieder der Fall. In dem Fall ist es eben, der Film Maestro geht um einen berühmten, echten Komponisten und Dirigenten, und zwar Leonard Bernstein oder Bernstein. Der hat unter anderem West Side Story, das Musical, geschrieben zum Beispiel. Und es geht einfach um das Leben von diesem Mann und vor allem seine Ehe mit Carey Mulligan. Also mit der die Schauspielerin Carey Mulligan spielt seine Frau. Aha, wow, wie alt ist die nochmal? Achso, ich weiß gar nicht, ob da so die. Ist da ein Riesenunterschied beim Alter, Bradley Cooper und Carey Mulligan? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die ähnlich sind vom Alter oder dass es jetzt nicht kein so krasser Unterschied ist. Aber weiß ich jetzt gerade nicht. Aber was passiert ist, ich bin bei diesem Film eingeschlafen. Der Film dauert über 2 Stunden. Ich bin nach einer Stunde, ich bin bei Stunde 1, war ich schon zweimal weggepennt und habe dann gesagt, ich gebe jetzt auf, weil es ist mir einfach zu langweilig. Es passiert mir nicht mehr oft in meinem Leben und vielleicht bin ich da auch jemand, der den Film komplett verkennt. Ich habe ihn in einigen Listen gesehen, dass ihn viele Leute ganz toll finden. Ich finde ihn unfassbar langatmig und ich verstehe auch nicht, ich wusste nach dieser Stunde immer noch nicht, was der Film machen will. Aber deswegen ist meine Kritik natürlich ein bisschen hohl in gewisser Weise, weil ich habe ihn nicht zu Ende gesehen. Also das muss man klar sagen. Vielleicht macht er einen ganz krassen Turn und macht dann noch was man total toll findet. Ist bei mir, wie gesagt, also verstehe ich überhaupt nicht, was hier los ist und was Bradley Cooper da gemacht hat. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall auch in der Unterzahl. Dann habe ich noch einen. Ich kann nur zweite Meinung zu diesem Film abgeben. Mein Freund hat ihn geschaut und er fand ihn sehr, sehr langweilig. Okay. Aber er hat ihn zu Ende geguckt. Immerhin. Respekt. Also das, Respekt. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das nochmal antue. Also bei manchen Filmen bin ich ja dann so getriggert und denke mir, ja, den guckst du jetzt schon nochmal irgendwann. Ich glaube nicht, dass ich Maestro nochmal anpacken werde. Noch ein Film, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe und der mich leider enttäuscht hat, und das finde ich wirklich schade, und zwar Bottoms. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ist bei Ja, uns auf habe ich Prime gesehen. released worden, kam direkt bei uns auf Prime raus, in den USA schon noch einen Kinostart bekommen. Und zwar hatte ich richtig, richtig Bock auf diesen Film, denn er ist von Emma Seligman oder Seligman, die Regisseurin, die zuletzt Shiver Baby gemacht hat, den ich phänomenal fand. Der kam irgendwie vor 2, 3 Jahren raus, glaube ich, war bei uns dann ein Mubi-Release, also auf dem Streamingdienst Mubi. Und Bottoms, auch noch in der Hauptrolle, spielt hier auch noch Rachel Sennett mit. Ich finde Rachel Sennett großartig, die war auch schon die Hauptdarstellerin in Shiver Baby. Und ich fand dieses Duo, diese Regisseurin, diese Hauptdarstellerin, ich fand die so gut in Shiver Baby, dass ich mir dachte, ey, was auch immer die beiden zusammen machen, ich gucke mir das sofort wieder an. Und die Idee von dem Film klang eigentlich auch ganz witzig. Also es geht um eine Gruppe von Mädchen, ich glaube, es ist Highschool, so vom Alter, wo die sind. Und es geht primär um zwei Mädels, die sind halt gute Freundinnen, sind beide, das ist in der Story relevant, sind beide lesbisch und kommen aber überhaupt nicht bei den Mädels gut an, bei denen sie gerne gut ankommen würden. Und die Lösung zu diesem Problem ist, dass sie einen Frauen-Selbstverteidigungskurs anleiern, wo sie dann hoffen, dass ihre Crushes, also die Mädels, die sie unbedingt haben wollen, bei denen sie unbedingt landen wollen, dass die da mitmachen, dass sie mit denen auf die Art und Weise Körperkontakt haben, wie man das in der Logik natürlich sehr gut anwenden kann, weil es ist ja Selbstverteidigung, da muss man ja auch ein bisschen ja, näher ran aneinander und Sachen vormachen. Aus diesem Selbstverteidigungskurs entwickelt sich dann eher so eine Art Fight Club, also es ist alles total Banane, was sie machen. Und der Film ist eindeutig eine sehr, sehr alberne Komödie, das will er auch sein. Letzten Endes geht es dann darum, dass die toxischen Football-Player, dass sie die fertig machen wollen. Und das Problem ist einfach, ich habe am Ende überhaupt nicht, also dieser Film hat auch dasselbe Problem, was ich hier schon an anderer Stelle angesprochen habe, dieses, er ist halt all over the place. Und man versteht nicht, warum. Also es ist einfach so, der ist mal ganz nett an ein, zwei Stellen, dann ist er wieder völlig überdreht. Dann macht er auch Sachen, wo ich mir denke, ah, weiß ich jetzt nicht, ob ich darüber lachen kann. Also einfach in dem Sinne eine Enttäuschung, weil ich wirklich dachte, ey, was auch immer dieses Duo, diese Hauptdarstellerin, diese Regisseurin, was die zusammen anpacken, das wird super, super geil. Und da hat es mich leider enttäuscht. Und ich muss an der Stelle auch tatsächlich sagen, Rachel Sennett soll in dem Film als eher unattraktiv gelten und it's a stretch. Also, ich finde, ich kann das nicht nachvollziehen. Ist vom Casting her mutig, das so zu machen. Aber ja, kann man auf Prime gucken. Wer Prime hat, kann sich jederzeit selber ein Bild machen. Ist jetzt auch kein beschissener Film, aber ist gemessen daran, was ich erwartet habe, dem konnte er halt gar nicht gerecht werden. Man muss sich schon sehr an den. Ge Also, ich war auch so, die erste halbe Stunde, glaube ich, war ich so ein bisschen abgeturnt von dem Film. Einfach weil also weil die Hauptcharaktere so mega unsympathisch sind. Und dann, aber irgendwann hat der Film so eine Schwelle für mich überschritten, wo ich mir dachte, okay, fuck it, ich gehe jetzt einfach mit. Und dann fand ich es einfach wirklich sehr, sehr lustig. Ja, wie gesagt, kein Meisterwerk, kann man sich mal anschauen, wenn man Bock drauf hat, aber wenn nicht, dann hat man, glaube ich, auch nicht viel verpasst. Ich mag ja absurde Komödien. Also an sich wäre das total mein Ding, was da teilweise in diesem Film vorkommt. Es hat nur einfach sich nicht Das gut ist ja nicht zusammengemischt. Ja. eben, es ist ja nicht absurd, es ist nur manchmal einfach nicht lustig, Ja, es ist glaube schon ich. Und der absurd. Also Film. wie diese Footballspieler sich verhalten, ist ja völlig Ja, fern jeder Realität. Richtung Ende, da bin ich dann wieder voll dabei. Da merke ich, okay, der Film geht jetzt völlig over the top und dann bin ich da echt mega dabei. Aber der Film ist halt nicht die ganze Zeit über so, wie du sagst, tonal wirklich all over the place. Ja. Man muss Bock drauf haben, man muss sich drauf einlassen und man braucht sicherlich seine Zeit, um sich drauf einzulassen. Der Film ist nicht lang oder so. Aber ja. Genau, und Ja, einen habe ja. ich noch auf meiner Enttäuschungsliste, oder zumindest, also gar nicht Enttäuschung, weil ich habe gar nichts erwartet, aber ich hatte gehört, er ist ziemlich gut. Und zwar ist das Talk to Me von A24, auch von dem Studio. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da musst du jetzt ein bisschen wenig von erzählen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe und es noch nicht geschafft habe, den nachzuholen. Aber ja, erzähl. Go for it. Bist du gerade, irgendwie klingt das gerade, als wenn du schwer am Arbeiten wärst. Es tut mir leid. Alles Ich gut. habe mir nur ein Taschentuch aus einer Packung rausgeholt. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Nee, Shit. ich habe ganz andere Sachen gehört, aber alles gut. Dann sage ich ganz kurz nur zu Talk to Me. Der Film ist von zwei YouTubern gemacht, die einfach einen sehr berühmten YouTube-Kanal hatten. Danny und Michael Philippou, ich hoffe, ich kriege das wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Aber ja, die haben dann letzten Endes einen kleinen Film von A24 gegreenlightet bekommen, ein kleiner Horrorfilm. Jeder weiß, A24 und Horror, die Kombo ist schon, also da bin ich eigentlich schon dabei, absolut mein Jam. Und dann habe ich den Trailer gesehen und gedacht, nee, das ist, glaube ich, nicht für mich. Das ist eher so, erinnert mich so ein bisschen an 90er-Jahre-Horrorfilme, so ein bisschen eine Gruppe von Teenagern macht was ganz Dummes mäßig. Und dann habe ich aber auch noch von Leuten in meinem Umfeld gehört, super cool, krass gruselig. Und dann habe ich einfach mit ein paar hier Kollegen und Freunden entschieden, ja, wir gehen jetzt da zusammen einfach rein, 6, 7 Leute, wir gucken uns den einfach an. Und ich glaube, viele waren recht angetan und ich fand ihn einfach etwas stumpf. Also er ist halt einfach, also er hat so eine Subbotschaft von wegen, hey, Peer Pressure, dieses, hey, was, wenn man Sachen nur mitmacht, weil sie alle anderen machen, so ein bisschen, es hat so eine leichte Allegorie auf Drogenkonsum vielleicht, könnte man sagen, wenn man das drin sehen will. Aber die reine Story, all das, ich fand es halt überhaupt nicht besonders originell. Also es war halt so, ja, okay. Ich fand auch die Horror-Elemente nicht sehr originell. Es war auch viel gefühlt Richtung Jumpscare. Es waren, glaube ich, wenig Jumpscares, aber es war oft so halt, ja, jetzt gibt es halt ein lautes Geräusch und dann kommt auch irgendwas und dann, also dann passiert auch wirklich was. Es gibt also keine Fake-Jumpscares oder sowas. Aber es war halt nichts dabei, wo ich dachte, also das war für mich nicht die Marke A24, die sie ja sehr pflegen mit außergewöhnlich, einfallsreich, auch ein bisschen weird und ein bisschen was man noch nie gesehen hat, und all diese Vibes hatte ich gar nicht von diesem Film. Aber er wird überall so weit gelobt und er war auch in den ersten Wochen schon so erfolgreich, dass noch während er im Kino lief, schon Teil 2 angekündigt wurde, der natürlich auch wieder heißt Talk to Me, nur das To ist diesmal nicht T-O geschrieben, sondern ist natürlich eine 2. Also auch das hat, ja, gut, hat total sonst, 90er-Jahre-Vibe. Sonst wäre es ja vertane Chance, aber ich kann leider gar nichts zu sagen zu diesem Film, weil ich weder Trailer gesehen habe, noch den Film, also ja. Ich weiß, um was es geht, aber ich habe mich tatsächlich bewusst von diesem Film ferngehalten, weil ich weiß, ich möchte mir den irgendwann anschauen, ich möchte so wenig wie möglich drüber wissen. Ja. Ich weiß, es gibt diese Hand, aber sonst... Ja, also ich glaube, die Grundprämisse kann man schon sagen, das ist halt im Trailer klar. Ja, Jugendliche tun sich zusammen abends, haben da so eine komische Hand, die aus Ton ist oder keine Ahnung was, es ist halt einfach so eine Hand, also keine menschliche Hand in dem Sinne. Und ja, diese, wenn man diese Hand berührt, kann man gruselige Menschen plötzlich sehen, die halt nicht da sind eigentlich. Aber nur der die Hand berührt, kann diese Menschen sehen. Das ist die Grundidee. Und das machen die Jugendlichen einfach, weil sie denken, ey, YOLO, das ist ja irgendwie cool. Das ist die Grundprämisse des Films. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ja, wie gesagt, fand ich einfach nicht so stark, wie ihn viele andere fanden. Aber jetzt bin ich auch durch mit meinem Hate. Das waren alles die letzten Filme, wo ich noch... mir dachte, gut, da hätte ich irgendwie mehr erhofft mir oder aufgrund dessen, was ich gehört hatte, mehr erwartet. Jetzt habe ich auch nur noch Highlights übrig. Dann sag doch mal einen Top-Film von dir. Einen, den wir beide halt schon besprochen haben. Das heißt, wir können ihn super schnell abfrühstücken. Hört euch einfach die letzte Folge dieses Podcasts an, und zwar The Killer. The Killer ist für mich, ich fand ihn wirklich gut. Je länger ich drüber nachgedacht habe, desto besser finde ich ihn, ehrlich gesagt. Ich mag, dass der Film so ein bisschen unkonventionell ist, sich so ein bisschen unbequem auch anfühlt in der Art, wie er erzählt wird, dass es eben auch keinen klassischen Protagonisten gibt. Auch irgendwie hat sich das bei David Fincher in dem Fall gut angefühlt, wie der das macht. Aber wie gesagt, gerade die letzte Podcast-Folge haben wir über The Killer gesprochen und unsere Meinung kundgetan. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas nachreichen willst, was du damals nicht sagen konntest. Ich eigentlich nicht. Ich fand ihn wirklich cool. Ja, ich fand ihn auch sehr cool, aber er hat es nicht in meine Top 10 geschafft. Okay, dann haben wir den auch. Also ich habe jetzt noch in meiner Top, dadurch, dass es bei mir auch eine Top 10 geworden ist, habe ich hier noch, ich glaube, 4 Filme, wenn ich mich jetzt nicht irre. Du hast noch ein bisschen mehr, oder? Ich habe noch 6. Ja, dann hau mal raus. Also ein Film, ich möchte jetzt gleich mit Platz 6 anfangen, das wäre der nächste nach Guardians und Across the Spider-Verse, den ich dir enorm ans Herz gelegt habe, du dich aber einfach nur verweigert hast, aus jetzt bin nicht ich gespannt, nachvollziehbaren also. Gründen. Es kommt doch Zack Snyder Rebel Moon. Nein, hast du dich für die Theorie von allem entschieden, anstatt für Dogman. Ah, Dogman. Dogman, da hast du mir nicht vertraut, den anzuschauen. Luc Bessons neues Meisterwerk. Dogman ist. Nachdem Luke Bessos letztes Meisterwerk halt auch schon irgendwie 20 Jahre her ist oder so, muss man fairerweise sagen, ne? Also. Es ist eine Fortsetzung von Leon der Profi. Es ist eine Fortsetzung von Anna, meiner Meinung nach auch. Also Luc Besson macht hervorragende Filme. So ist es nicht, aber Dogman ist. Also Leon der Profi ist wirklich sehr lange her. Seine Hauptdarstellerin Leon der Profi ist heute, glaube ich, an die 40 Jahre alt oder so. Oder bald 40, oder? Ja, aus den 90ern auf jeden Fall, oder? Ja, Natalie Portman ist ja, also wir wissen ja alle, wie alt Natalie Portman heute ist, und da ist sie ein Kind von 12 Jahren oder so. Auf jeden Fall, ja. Ist ja der witzige Part dann. Aber wurscht. Auf jeden Fall, Dogman ist auf jeden Fall knüpft an die großartigsten Werke von Luc Besson dran und haut einfach raus. Also mich würde es wundern, wenn der Hauptdarsteller, eigentlich würde es mich nicht wundern, aber der Hauptdarsteller sollte eine Oscar-Nominierung bekommen. Ich weiß leider den Namen gerade von ihm nicht mehr. Caleb Landry Jones. Caleb Landry Jones, genau. Könnte man kennen aus Get Out. Da habe ich ihn zumindest genau, bewusst. Wo den unangenehmen Cousin spielt, der eigentlich der Einzige ist, der Verstand hat in dem Film. Aber okay. Okay, ich weiß nicht, ob wir vom selben Film reden, aber okay. Ja, er ist der Einzige, der dem Hauptdarsteller sagt, hau ab, tatsächlich, bei diesem Familiendinner. Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall, Dogman ist einfach hervorragend. Es geht um, der Film beginnt, ein Lieferwagen wird aufgehalten von der Polizei, alles ist abgesperrt, es regnet und dann sitzt darin jemand, eine Marilyn Monroe Impersonator, Zigarette rauchend, und die Polizei sagt, machen Sie bitte Ihre Lieferluke auf. Und die Polizei macht hinten auf und er sagt einfach nur, don't do anything, then they won't bite you. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall sieht der Typ auf jeden Fall sehr, sehr kaputt aus und er ist als Frau verkleidet oder ist ein Drag Queen oder wie man auch immer das sagen möchte. Mhm. Und dann wird er ins Polizeipräsidium gebracht und dann erzählt er dort einer Psychologin seine Geschichte, was so passiert ist, warum er Dogman wurde. Mhm. Hervorragender Film. Wirklich unfassbar. Also man muss sein Disbelief, aber das ist okay, weil es ist ein fucking Luc Besson-Film. Ja. Er ist einfach rund von Anfang bis Ende und es ist einfach er ist einfach großartig. Was soll ich sagen? Also wer keinen Bock hat, sich Dogman anzuschauen, ist bescheuert. Ja, okay. Ja, es war eine persönliche Beleidigung an dich, weil ich dich wirklich sehr, sehr oft darauf hingewiesen habe, schau dir diesen Film an. Und er schaut sich die Theorie von allem an. Ja, ich meine, ich habe seinen vorletzten Film habe ich gesehen, hier Valerian. Und bescheuerter wird es nicht als Valerian. Und ich habe auch Lucy gesehen, der war vor Valerian sein Film. Habe ich auch gesehen, Lucy fand ich auch nicht gut. Besonders toll. Der war nett, aber das war auch kein Meisterwerk. Also. Lucy war nett, aber Dogman ist wirklich. Dogman schafft es tatsächlich, diese Schnittmenge zwischen, was er, glaube ich, mit Lucy versucht hat, diese Schnittmenge zwischen Arthouse und Mainstream zu treffen, schafft er mit Dogman. Ja, keine Ahnung. Der hat mich, glaube ich, irgendwo verloren, als er dreimal Arthur und die Minimoys gemacht hat, der Typ. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich überlege gerade, was der letzte Film war, den ich wirklich, ich gehe hier gerade durch und es ist wirklich lange her, dass mich was von Luc Besson begeistert hat. Ich glaube, Angel A fand ich nicht schlecht. Der ist 2005. Den, glaube ich, fand ich irgendwie, oder ich vertue mich da, ich glaube, ich fand den ganz nett irgendwie. Ist auch kein Meisterwerk, aber ich dachte mir irgendwie, ach, der ist ganz nett. Aber Lucy war doch auch ganz nett, oder? Ja, aber der war schon eigentlich ziemlich oder hohl. Anna? Also ich meine, sorry. Anna habe ich nicht geguckt. Auch ganz cool. Den hab ich nicht gesehen. Also wie gesagt, da hat er mich mit Valerian und so schon zu sehr verprellt. Da dachte ich mir mittlerweile, ich habe nichts Gutes mehr, was ich von ihm gucken kann. Also ich glaube, bei Luc Besson, das war halt so, für mich ist der leider so ein bisschen in den 90ern stehen geblieben, was seine starken Filme angeht. Also ich wüsste auch nicht, ob ich heute das fünfte Element noch mögen würde. Den habe ich halt ewig nicht mehr gesehen. Den hat man irgendwie cool in Erinnerung oder witzig, aber vielleicht wird er mich heute auch eher nerven. Ich weiß es nicht. Müsste ich nochmal gucken. Aber das Coole, also wirklich das Coole an Dogman ist, er hat so diese Form zurückgefunden zwischen eben diesem 90er-Jahre Luc Besson mit Leon der Profi etc., mit diesen härteren, krasseren Filmen, wo du halt auch, die halt natürlich ein bisschen überspitzt sind, aber auch real sind, auch mit unfassbar guten Performances, mit einer unfassbar guten Regieleistung einfach. Also Dogman, man kann es nicht beschreiben, schau ihn einfach an. Ja. Er ist wirklich an der Grenze zwischen Trash und Mainstream und er schafft es genau das zu finden. Und Arthouse ist auch noch mit drin. Wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin mir 100% sicher, wird dir gefallen, aber du hast mir nicht vertraut und hast dir dann lieber Theorie von allem angeschaut. Ja, es lacht mich einfach nichts an an diesem Film. Also ich finde auch die Story, also der Trailer hat mich nicht angelacht. Ich Luc Besson ist seit lange niemand mehr, der für mich interessante Sachen macht. Also da gibt es halt einfach wenig, was da objektiv dafür spricht. Sonst würde ich deinem Rat schon folgen. Also an mancher Stelle, finde ich, sind wir da ja auch sehr auf einem Nenner und da bin ich auch froh über Empfehlungen. Aber da, also ich kann dir das nicht in die Hand versprechen, dass ich mir den noch nachholen werde. Also, ich bin da übrigens, da sind wir jetzt, glaube ich, da kehrt sich das jetzt um, was bei Spider-Man passiert ist. Da bist du jetzt, glaube ich, ein bisschen eher an einsamer Front, weil der Film auch schon wirklich insgesamt echt nicht gut wegkommt bei den Kritiken. Also, der wird schon von sehr vielen Leuten. Dogman wird nicht gerade gefeiert. Also, ich gebe nichts auf Metascore, bin ich völlig bei dir. Dann hast du die falschen Kritiken gelesen. Also, ich habe Kritiken gelesen von Arthouse-Leuten, die den gefeiert haben, und ich habe Kritiken von Mainstream-Leuten gelesen, die den gefeiert haben. Also Metascore muss man nicht immer was drauf geben, aber bei Metascore ist der bei einer 37 von 100. Und da sind wirklich Kritiken drin vom Hollywood Reporter, von The Wrap, IndieWire, The Guardian, The Playlist, also The Telegraph, Variety, also wirklich große Film-Layouts. Und also das Beste, was er hat, ist 70. Das ist das Höchste, was er überhaupt kriegt. Alle anderen sind deutlich darunter. Wie gesagt, ich bin auch keiner, der sagt, Kritiker sind nicht das Entscheidende. Aber die für mich, oder wo ich oft gemerkt habe, die treffen meinen Geschmack. Oder wenn die was gut finden, dann kann ich das zumindest mal versuchen. Das mag ich dann vielleicht nicht genauso sehr wie die, aber es ist zumindest interessant. Und die haben den in einer Tour zerrissen. Also, wie gesagt. Okay, dann kann ich nur sagen, bilde deine eigene Meinung. Ja, ist an sich immer ratsam. Das würde ich bei allen Filmen immer empfehlen. Ja. Aber dafür ist die Watchlist im Leben einfach zu lang, um dann was zu riskieren, was mich ja selber auch nicht anlacht. Das habe ich dir ja gesagt. Der Trailer, alles daran, es lacht mich auch gar nicht an. Also das... Ja, okay. Dann lass mal weiterspringen, sonst fahre ich noch aus der Haus. Das möchte ich nicht. Na, alles gut. Genau, ich könnte noch kurz einen Film, den ich mal was Gutes raus. Gutes. Also ich glaube, worüber wir diskutieren könnten, weil dann nehme ich ihn mal selber jetzt aus meiner Liste raus. Ich habe ihn dir nämlich als einen meiner Top 3 genannt. Oppenheimer. Müssen wir natürlich drüber reden. Habe ich keine Folge zugemacht, weil mir das bei Christopher Nolan Filmen immer schwerfällt. Er ist nicht meine Platz 1. Aber ich finde Oppenheimer schon wirklich gut. Es ist eine absolute Mainstream-Meinung zu sagen, dass ein Christopher Nolan Film gut ist. Aber ich finde mit Oppenheimer, gerade weil er jetzt in den letzten Jahren eher in Richtung historische Begebenheiten reinschaut und eher so Biopic-mäßig jetzt hier auch ist. Und mit Biopic habe ich oft meine Probleme. Ich mag Biopics sehr oft nicht. Ich finde es absolut fantastisch. Oppenheimer ist für mich wirklich einer seiner stärksten Filme überhaupt von Nolan. Ist auch wieder, war auch einer der Filme, ich war bis jetzt in meinem Leben erst zweimal im IMAX, einmal für den ersten Dune. Und für den hier bin ich extra dann auch in eine andere Stadt gefahren und habe mir dort den in IMAX angeschaut und habe es auch nicht bereut. Also, was kann man darüber sagen? Deswegen habe ich keine Folge gemacht, weil es immer schwer ist, was zu Oppenheimer zu sagen oder zu einem Nolan-Film zu sagen, was nicht schon irgendwie klar ist. Das ist immer wie Bingo spielen. Mhm. Man kann einfach nur abhaken. Ja, bombastische Bilder, check. Toller, kreativer Soundtrack, check. Super Besetzung, check. Also, es ist natürlich auch so einfach, das ist ja immer so bei seinen Filmen. Das ist ja ein bisschen das. Das ist auch ein bisschen mit Wes Anderson das Problem für mich persönlich zumindest, weil ich mag halt einfach immer dieselben Sachen an diesen Filmen und deswegen hat man das Gefühl, man kann nichts Neues sagen. Aber ja, also wie gesagt, es geht einfach um den Erfinder der Atombombe, Oppenheimer, gespielt von Cillian Murphy, der hier auch endlich mal in der Hauptrolle sein darf, nachdem er in Christopher Nolan-Filmen meistens ein Nebendarsteller war, ist er hier jetzt mal Front and Center Und der Film dauert 3 Stunden. Er fühlt sich für mich wie 2 an, maximal eher noch kürzer. Also ich fand den auch, der ging super schnell dahin. Ich meine, ich saß in einem sehr bequemen, großen Kinosaal mit extrem bequemem Sitzen. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Aber es war super bildgewaltig. Auch hier wieder Bingo, Check. Ist eh immer das Gleiche mit Nolan, dass es immer bildgewaltig ist. Aber ja, nee, also das war für mich einfach ein Volltreffer. Also ja. Wirklich? Ja, wirklich, absolut. Also da muss ich einfach, das ist total die Standardmeinung. Das ist jetzt nichts, kein kontroverser, toller Pick, den ich hier habe. Aber ich finde Oppenheimer, also wir kommen ja generell auf dieses Wochenende, glaube ich, noch zu sprechen, wo er rauskam mit Barbie. Und Barbie werden wir, glaube ich, jetzt auch noch kurz anschneiden. Oppenheimer, ja. Eben. Und also an dem Wochenende konnte man wirklich nichts falsch machen, wenn man einen von den beiden im Kino gesehen hat. So unterschiedlich sie sind. Und ja, also wie gesagt, fantastisch. Gucke ich mir gerne wieder mal an. Ich bin ja auch jemand, der jetzt im Nachhinein mit Tenet sehr viel anfangen kann. Das war ja ein Film, wo ich am Anfang auch nicht so ganz sicher war. Und jetzt mit Oppenheimer, ja, also ich glaube, Dunkirk bin ich nicht ganz so warm geworden wie viele andere mit. Und war mir nicht sicher, ob er sich da vergriffen hat, indem er ein historisches Setting genommen hat. Aber mit Oppenheimer hat er mir auf jeden Fall gezeigt, dass es nicht das historische Setting ist, womit ich ihn nicht in Verbindung sehe oder so. Also das kann er und das ist für mich auch, also auch diese Schwarz-Weiß-Sequenzen, es wurde ja auch extra für den Film dann Schwarz-Weiß-IMAX-Filmmaterial entwickelt. Das gab es vorher nicht, man hat das nicht hergestellt. Dieser Film, ja, es ist wie ein Sog und ja, ich weiß auch nicht, es ist wie, deswegen gibt es keine Folge zu dem Film, weil ich kann mich hier nur in Phrasendreschen wiederholen und kann nur sagen, dass er geil war. Also ich muss sagen, der taucht ja auch nicht in meine Top Ten auf. Natürlich ist einer der Filme dieses Jahr, ist auch wirklich großartig, diese Filme, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber ich muss jetzt sagen, es ist, also ich bin aus diesem Kino rausgekommen dann. Ich habe den damals bei der Premiere gesehen, in unserem örtlichen Kino, als er dann seine Deutschland-Starttermin-Premiere hatte. Da habe ich mir extra Tickets gekauft, um den halt im größtmöglichen Saal zu sehen, nicht in IMAX. Ich muss sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ich war enttäuscht von dem Bombast, den er hätte machen können. Und dann habe ich mich auch wieder zufrieden damit gegeben. Ich meine, der Film baut 2 Stunden lang auf diesen Atombombentest. Und dann fällt er für mich aber schon sehr, sehr flach danach. Danach ist halt so, okay, klar hast du jetzt irgendwie schon abgeliefert, beziehungsweise irgendwie unter den Erwartungen abgeliefert, weil das ist ja das Kranke, was Christopher Nolan gemacht hat, sorry. Aber das ist wirklich das Kranke, was Christopher Nolan gemacht hat. Der baut einen Film auf, 2 Stunden lang, daraufhin auf diesen ersten Atombombentest. Und dann macht er das, was er gemacht hat, also kein Ton, einfach nur eine Explosion von Dynamit und die Gesichter werden ein bisschen hell beleuchtet. Und danach fällt natürlich die Spannung so extrem ab, aber dann geht er noch eine Stunde über dieses politische Drama. Ich weiß, was nicht, aber ja auch vorher die ganze Zeit angeschnitten wird. Also der Film springt ja nicht am Ende plötzlich in eine neue Erzählung, sondern er ist ja immer wieder, springt er ja in der Zeit. Und macht schon klar, dass das die ganze Zeit immer noch Teil der Handlung ist, dieses Verhör und diese Anhörung von Robert Downey Jr.'s Charakter auch, die ja immer wieder mit reinkommt. Trotzdem vergisst man immer wieder, dass Robert Downey Jr. dabei war, finde ich. Also ich finde natürlich, Cillian Murphy ist der Shit in diesem Film, also der spielt sich Leib und Seele raus, der ist fucking Oppenheimer. Grandios. Aber ich finde, man vergisst immer wieder, dass Robert Downey Jr. auch Teil davon ist. Ich finde, das ist ein Teil der Handlung, der nicht interessant ist. Ist mir, weißt du, wie ich meine? Das ist. Ja, ich fand es, glaube ich, gerade spannend, weil ich darüber auch nicht wusste. Also ich habe hier wirklich was gelernt. Ich wusste das tatsächlich alles nicht. Diese politischen Hintergründe um Oppenheimer. Und was ich, glaube ich, wo für mich besiegelt war, dass ich den Film gut finde, ist eigentlich genau diese 2-Drittel-Marke. Die Explosion passiert, der erfolgreiche Test, auch die Art, wie er das natürlich auflöst, ist relativ realistisch. Also, dass dieser Ton auch so versetzt ist, so wäre oder so war es damals, rein der physikalischen Logik nach. Das dauert eine ganze Zeit lang, bis sie dieses Geräusch hören würden, während sie die Explosion schon sehen. Aber was ich, glaube ich, für mich, wo ich wusste für mich, ah, das ist das, warum es ein Nolan-Film ist und nicht, keine Ahnung, ein Film von, was auch immer jetzt, Michael Bay ist vielleicht eine sehr harte Kritik, aber halt von so einem standardisierten Typen, der einen Film darüber machen könnte. Michael Bay kommt mir jetzt, glaube ich, wegen Pearl Harbor so ein bisschen in den Sinn. Die Tatsache, dass wir nicht sehen, wie die Bomben über Japan abgeworfen werden, da war mir klar, dass wir das nicht sehen, sondern wir bleiben bei Oppenheimer. Wir bleiben bei dieser Person, um die es geht. Und das ist das, was jetzt für uns interessant ist in diesem Film. Das fand ich super. Ja, aber das war der entscheidende Griff. Ja. Genau da, finde ich, hat sich Nolan ein bisschen zu einfach gemacht. Zu einfach? Zu einfach, ja. Also ich glaube, aus einer Mainstream-Kino-Zuschauersicht wäre es der einfache Weg gewesen, diesen Pathos auszuleben und zu sagen, wir zeigen, was diese Erfindung von ihm tatsächlich angerichtet hat. Wir zeigen all die, wir thematisieren stärker noch die Opferzahlen, die dadurch entstanden sind. Eben der Bringer des Todes, der Oppenheimer, was Oppenheimer zugeschrieben wird. Und das macht er halt gar nicht. Ja, aber warum, also wenn es sich nicht einfach gemacht hätte, warum dann diese Schlussszene mit Einstein, wo du noch siehst, wie Oppenheimer dann so, I think we started the chain reaction. Und dann siehst du die ganze Welt brennen. Warum das dann noch? Warum nicht? Also ich meine, das ist ja der Button des Films. Also ich meine, das ist ein Brotkrumen, den er am Anfang streut und den er natürlich auflöst am Ende. Zeig da die fucking Zerstörung. Zeig, was er gemacht hat. Und dann zeig, was Oppenheimer draus gemacht hat. Dann sei ehrlich. Ja, aber er hat ja, aus der Sicht ja fiktiv am Ende. Das ist ja am Ende keine reale Aufnahme. Eben, das ist das, womit er rechnet. Mhm. Dass er sagt, irgendwann wird alles untergehen. Also ich finde, das ist der mutigere Schritt. Findest du? Ich finde es mutig, weil es wäre so leicht, ein Bild über Oppenheimer zu zeichnen, wo man einfach sich stärker auf die Seite lehnt und sagt, ja, also es gibt keine Entschuldigung dafür, der hat was getan und er hat es in einer Zeit getan, wo man vielleicht sich reindenken kann, warum man so gehandelt hat oder warum man dachte, es gibt keinen anderen Weg. Wenn die Nazis die Bombe zuerst haben, sind wir alle am Arsch. Aber es wäre trotzdem leicht, am Ende mit erhobenem Zeigefinger dazustehen und zu sagen, ja, Oppenheimer, du hast echt diese Welt im Untergang geweiht, ein Stück weit. Und das macht der Film halt nicht. Also. Nee, das macht er schon. Du siehst Oppenheimer im Zimmer stehen und um ihn rum schmelzen die Leute weg. Also, keine Ahnung, du siehst Oppenheimer schon mit seiner Entscheidung kämpfen. Aber ja, klar. Weil wir ja bei ihm bleiben. Halt nicht alles final. Aber halt nicht final. Und das ist halt dann so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich fand Oppenheimer zu inkonsequent am Ende. Er hat schon dann gesagt so, ja, was, wenn die Welt brennt und dann brennt die Ende und er heult rum. Klar, es ist fiktiv, aber dann zeigt halt auch, was echt ist. Ja, also, ich finde einfach so krass. Du musst dir überlegen, das sagen sie ja im Film ja auch, und das ist ja tatsächlich so, also das ist ja, an der Stelle ist das ja faktisch überliefert, sie waren sich nie 100% sicher, ob das, was sie da ausprobieren, nicht potenziell die Atmosphäre entflammt und tatsächlich alles Leben ausgelöscht wird. Und wenn du dir einfach, ich finde, diese Tragweite kommt gut rüber, dass da etwas riskiert und getan wurde, was völlig irre eigentlich ist. Es ist völlig absurd, dass sie das wirklich durchgezogen haben. Auch die Art, wie dieser Test abläuft, da legen die sich auf den Boden und haben so ein kleines Stück Schweißerglas vor den Augen, um sich die Explosion anzuschauen. Alles daran ist so, what the fuck eigentlich? Also wie irre ist das eigentlich, an welchem Punkt wir in der Menschheit schon waren, dass sowas stattfinden konnte? Also ich finde da, ja. Ja, ich glaube, unsere Geister scheiden sich eher an dem Inhalt des Films als über die Darstellung. Vielleicht auch ein bisschen beides, aber ja, ich weiß nicht. Ja. Für mich ist es kein grandioser Nolan-Film, den ich mir nochmal anschauen werde. Tatsächlich. Ja. Ja, ich glaube, wie ist es bei dir mit seinen letzten Filmen gewesen? Tenet, Dunkirk und solche Sachen? Wie bist du da so verblieben mit? Ja, einmal gesehen und dann passt schon. Also der letzte großartige Film war tatsächlich Interstellar. Für mich. Also einer der großartigsten Filme, die jemals gemacht wurden, aber oh, okay. Ich glaube, seitdem hat er für mich nicht mehr so abgeliefert, wie er abliefern hätte können. Einfach durch die Art und Weise, wie er finanziert wird, so, aber. Wie er finanziert wird? Ja, wie viel Geld ihm zur Verfügung steht. Ja, ich meine, er hat Interstellar rausgehauen, wo irgendwie fotorealistisches schwarze Loch und Wurmloch, scheiß Zeitreisen irgendwie realisiert wurden. Und dann kommt halt Oppenheimer, klar. Weißt du, was mich an Oppenheimer so nervt, ist, dass dieser Film fängt an mit diesen, wie du es halt erwartest, wie die Atombombe explodiert. Da geht diese Blase auf diese Schockwelle, dieser Feuerkranz und der Erdboden wird zerschmettert und alles, wo Cillian Murphy diese Wahnvorstellungen hat über das Atomzeug und sowas. Und sowas habe ich mir tatsächlich auch für diese Atombombenexplosion vor erwartet zumindest. Beziehungsweise der Film hat es auch aufgebaut, weil er diese Bilder vorher gezeigt hat. Und dann, ja gut, dann war es halt so eine Dynamitstange, die in die Luft geflogen ist. Ja, also ich meine, das ist jetzt schon objektiv untertrieben. Also ich meine, sie haben ja tatsächlich eine schwächere Version der Atombombe tatsächlich explodieren lassen, Naja, weil Nolan ja sehr also. gegen Fake ist und gegen Visual Effects, wenn es nicht nötig ist. Also Naja, ist schon sie sehr mag nicht weit so entfernt davon, spektakulär ja. rüberkommen, wie die. Naja, also von der Sprengkraft her und so ist das schon vergleichbar. Das ist einfach, ich glaube, das Bild, was du halt im Kopf hast, ist halt eher diese krassen Aufnahmen von irgendwelchen Häuserwänden, die komplett weggerissen werden auf Testgelände. Und natürlich auch, wie stark dieses Bild des Atompilzes in der Popkultur immer wieder verwendet wird, in allen möglichen Katastrophenfilmen oder was auch immer. Und das ist natürlich ein anderes. Da ist natürlich schön dein extremer Pilz mit diesem tollen Kringel am besten noch rum, à la Simpsons. Und das ist natürlich schon nochmal was anderes, was er hier macht. Das ist natürlich, sieht es nicht, also Nein. es ist eben kein Michael Bay. Es ist nicht dieses, ich will ja nicht, dass ihr Nein, das nein. feiert. Ihr sollt das ja nicht geil finden, was ihr da gerade seht. Korrekt, korrekt. Aber trotzdem will ich erschrocken sein, wenn ich das sehe. Und Oppenheimer hat es ja so am Anfang angeteasert mit diesem Quantum, mit diesem Physikzeug. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt so auf diese, was, wenn das Rad klickt und dann klickt das und dann löst diese atomare Kettenreaktion aus, und das hätte ich gern so im Detail gesehen, was sie am Anfang ja gezeigt haben, und dann war es halt einfach nur so vor schwarzem Hintergrund, so diese Feuersäule. Das war halt, na, wie gesagt, Oppenheimer bis zu diesem Punkt, diese Spannungsaufbau und so weiter und auch die Explosion, das war schon okay, aber würde mich jetzt nicht nochmal dazu verleiten, den Film nochmal zu sehen. Ja, okay. Dann da kommen wir einfach, glaube ich, nicht zusammen. Auch völlig in Ordnung. Ich habe Ja. jetzt nicht mehr so viel auf meiner Liste. Ich habe hier noch drei Sachen stehen. Du hast noch fünf oder so oder vier? Ich habe noch fünf. Ja, Ich dann würde musst jetzt jetzt du ganz mal schnell abgrasen. ran. Zumindest Nummer 5 Ja? wäre nämlich Scream 6. Ja, dann schieß mal los. Ich habe den nicht gesehen. Ich finde unsere Kontraste immer so schön, wie wir jetzt von Du Oppenheimer zu Scream hast wechseln. Scream 6 nicht gesehen. Oh je. Nein, ich habe auch Also unfassbar. Scream 5, 4 und 3 nicht gesehen. Ich habe nur 1 und 2 gesehen. Musst du nur 5 und 6 sehen. Wirklich, die Charaktere, man liebt diese Charaktere. Und man möchte nicht, dass sie so sterben. Also zumindest in Scream 6. Man möchte nicht, dass sie sterben. Und es sterben auch erstaunlich wenige. Aber man ist die ganze Zeit dabei, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Ich möchte nicht, dass du stirbst, weil ich mag dich so gerne. Und ja gut, dieser Meta-Kommentar und dieses völlige Over-the-Top-Ende wieder mit diesem Twist, wer jetzt wen. Warum umgebracht? Also, Scream halt. Aber Scream 6 ist schon wirklich, wirklich hervorragend. Scream Deswegen ist diese. umso beschissener. Vielleicht kurz zum Inhalt. Es spielt in New York. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Oder? Genau, also zieht weg von dieser Stadt, wo es eigentlich immer gespielt hat, in New York, ins Großstadtviertel. Und es ist wirklich einfach hervorragend. Ich möchte gar nicht viel sagen. Ist wirklich, Jenna Ortega ist natürlich wieder dabei. Schade, dass Scream 6, 7 mittlerweile schon von so vielen Produktionsproblemen irgendwie beladen ist, bevor er überhaupt irgendwie angefangen hat. Also wahrscheinlich wird Scream 7 nie passieren. Aber Scream 6 ist wirklich einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Nämlich auf Platz 5. Crazy, Platz hä? 4. Platz 4. Nehme ich jetzt vielleicht einen aus deiner Top 3 weg. Aus meiner Top 3. Aus deiner Top 3, ja. Ja, dann schieß los. Und zwar ist es Anatomie eines Falls. Aha, okay. Es ist nicht meine Eins. Damit weißt du schon, was es ist, natürlich, aber wir spannen die Hörer noch ein bisschen auf die Folter. Dann bin ich sehr gespannt. Also ja, Anatomie eines Falls ist mein Platz 2. Hau, schieß los. Also ich meine, wir haben beide drüber geredet, aber wir sind uns beide einig. Phänomenaler Film. Ja, was soll man noch drüber sagen? Hervorragend Ja, eigentlich gespielt, schon. hervorragend gedreht. Fertig. Ja. Genau, also die letzte Folge, Leute. Hört ich dir einfach an. Wir haben viel über Anatomie eines Falls gesprochen. Französischer Film mit einer großartigen Sandra Hüller in der Hauptrolle, die zu Recht Oscar-Buzz hat, dass sie als beste Hauptdarstellerin nominiert wird für diesen Film. Von der Ja. wir übrigens auch im nächsten Jahr nochmal hören werden mit The Zone of Interest. Bin Oh schon sehr ja, also gespannt darauf. wir können am Ende mal ein bisschen reden darüber, was am Ende was nächstes Jahr jetzt so rauskommt. Und da ist The Zone of, also was dieses Jahr rauskommt jetzt, weil wir ja schon 2024 haben, wenn wir das aufzeichnen. Ja, Zone of Interest sehr weit oben auf meiner Liste von Sachen, die ich dieses Jahr sehen möchte jetzt. Aber ja, ich glaube, kurz und schmerzlos, aber wir haben beide, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Aber es ist einfach, wir haben da ausführlich drüber geredet. Es ist ein großartiger Film. Ich Anatomie glaube, eines Falls. ja. Einfach hervorragend. Wer nicht gesehen hat, selber schuld. Dumm. Ja. Holt es nach. Ich Genau. glaube, du solltest weitermachen, sonst führt es zu Konflikten. Okay. Also ich habe noch Beziehungsweise einen Problem. in meiner Top-Liste, der auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein kontroverser Film, insofern, dass es Leute geben wird, die sagen, was für eine Scheiße ist das? Warum habe ich das geguckt? Was ist das für ein Blödsinn? Und zwar ist es Beau is Afraid von Ari Aster. Ich habe dazu auch eine komplette Folge gemacht, mich ausführlich darüber ausgelassen, was ich von diesem Film halte. Wenn der Film so wäre, wie er, glaube ich, die ersten 30 bis 40 Minuten ist, ich weiß nicht mehr genau, wie lange diese erste Sequenz ist, wenn der Film so weitergegangen wäre, wäre das meine Platz 1 des Jahres, ohne jede Frage. Die ersten 30, 40 Minuten dieses Films sind phänomenal. Also kompletter Fiebertraum. Also wenn man jemals das Wort Fiebertraum verfilmt hätte, dann das ist es, was diese ersten 30, 40 Minuten sind. Ja. Absolut großartig. Habe auch eine ganze Folge zu gemacht. Also könnt ihr euch einfach anhören, was ich davon gehalten habe. Genau, aber ist wirklich nicht für jeden was. Es ist ein sehr weirder Film, dauert, glaube ich, auch 3 Stunden. Der Film hat Längen, der Film zieht sich auch mal, aber er ist so unglaublich kreativ und so sehr sein eigenes Ding. Ich kann nicht anders, als das Ja. zu feiern an der Stelle. Ja. Und Ari Aster bleibt ein sehr, sehr interessanter Filmemacher, wo ich sehr gespannt bin, was da noch so kommt, weil das war jetzt so seine erste Sprung in mal nicht so richtig Horror, schon auch irgendwie sind da auch Horrorelemente drin, aber er hat hier schon so ein bisschen das Genre verlassen. Und ich bin sehr gespannt, was der noch so macht, ob der jetzt auch mal was ganz anderes machen könnte oder wieder zurück zu seinen Horrorwurzeln geht. Ich hoffe, er Er kriegt weiterhin rutscht seine schon Filme immer mehr in finanziert, weil diese. ja. Ja, also ich finde, er rutscht ja immer schon mehr in diese Comedy-Schiene ab. Das ist schon ein Ja. bisschen komödienmäßig teilweise, oder? Also diese, Er das hat war echt so schon in sehr, sehr witzige Midsommar so. Sequenzen. Ja, Ja. das war in Midsommar schon so und in Beau is Afraid auch, aber es war natürlich auch, also Beau is Afraid ist ja ein Film, der sehr schwer Ja. einzuschieben ist, so, ja, bin ich deiner Meinung. Genau, Oh ich habe jetzt nein. hier nur noch 2 Sachen stehen. Ich glaube dann fast, dass der nicht auf deiner Liste landen wird. Deswegen nenne ich ihn jetzt einfach. Barbie müssen wir natürlich auch mal kurz an der Stelle ansprechen. Gibt auch einen kompletten Podcast dazu, könnt ihr euch anhören. Hab eine ganze Folge drüber gemacht. Aber Barbie, ja, ich meine, der Hype ist real und der Hype ist, finde ich, nicht komplett ungerechtfertigt. Also Greta Gerwig als Ja. Regisseurin fand ich vorher schon toll. Hier hat sie jetzt ihren riesengroßen, verdienten Mega-Mainstream-Erfolg mit Barbie. Der Film ist nicht irgendwie, keine Ahnung, The Second Coming of Christ oder sowas. Das ist jetzt kein Film, irgendwie, über den man noch Jahrzehnte reden wird, in der Hinsicht, dass er inhaltlich so besonders und toll ist. Aber er macht einfach fucking Spaß. I'm Just Ken ist ein scheiß fucking harter Ohrwurm. Ryan Puh. Gosling liebe ich in diesem Film einfach. Er ist einfach ultra lustig, dieser Typ. Der Film macht Darf richtig ich Spaß. eine Prognose reinwerfen? Ja. Ryan Gosling gewinnt den Oscar als bester Hauptdarsteller für Ken. Also erst, also damit setzt ja schon mal voraus, dass er nominiert wird. Das finde ich ja schon mal gut. Zumindest nominiert. Zumindest nominiert. Ich weiß nicht, die Oscars sind nicht so. Also bei den Golden Globes, safe, ich weiß nicht, hat er da nicht sogar eh schon eine Nominierung bei den Golden Globes? Die sind auch immer ein bisschen betrunken, die Golden Globes, die trauen sich ein bisschen mehr. aber ich sehe nicht, dass der nominiert wird überhaupt. Die Oscars sind da, glaube ich, einfach zu. Aber er hatte so viel Bock bei dieser Rolle. Ohne Shit, ohne absolut. Ryan Gosling wäre dieser Film nichts gewesen. Klar, ja, nicht nichts, Margot aber Robbie spielt Barbie, ja. Aber Barbie hätte jeder spielen können. Da muss ich jetzt leider Margot Robbie auch ein bisschen. Ja, ist schon okay, aber es ist nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, also ich glaube, sie hat ein bisschen die undankbarere Rolle, weil sie einfach, also ich meine, genau. Ryan Gosling kriegt halt einfach einen Banger-Joke nach dem anderen und darf halt komplett den Idioten spielen. Und das ist in der Komödie natürlich dankbarer, wenn du der bist mit den großen Lachern. Ich finde schon, dass sie das sehr gut macht und man darf Greta Gerwigs Rolle hier nicht unterschätzen. Also Greta Gerwig ist eigentlich auch der MVP dieses Films eigentlich, weil ohne sie würde Ryan Gosling nicht diese Szenen und diese Dialoge bekommen. Sie hat das Drehbuch ja auch geschrieben. Ja, aber und wenn du überlegst, genau. Was Barbie, also eine wirklich auf der ganzen Welt bekannte IP, wenn das in irgendwelchen anderen Händen gewesen wäre, ich meine, wir haben das ja zu Genüge gesehen mit Sachen, mit anderen IPs wie Transformers und was nicht alles. Also, dass dieser Film das geworden ist, was er geworden ist, ist immer noch ein kleines Wunder, weil er ist halt schon kapitalismuskritisch genug an vielen Stellen. Da sind schon Sachen reingemogelt worden, wo man sich fragt, oh, interessant, dass sie das hier, also dass das so durchgegangen ist und da keiner gesagt hat, ja, das können wir so nicht machen, den Joke. Die Konsequenzen daraus habe ich im Podcast schon angesprochen, den wir dazu aufgenommen haben. Sie wussten das ja auch, dass sie sehr, sehr viel die Marke kritisieren können, weil es halt den Lego-Movie gab. Also, Ja, aber ich glaube, also nur weil das einmal funktioniert, heißt das ja, also wenn man danach geht, dann müsste ja auch jeder große Fantasy-Film immer wieder funktionieren, weil Herr der Ringe funktioniert hat und es funktioniert ja nicht immer wieder. Also ich glaube, man hat hier schon gewisse Risiken, ist man eingegangen, vor allem mit der Wahl von Greta Gerwig, weil sie ist jetzt nicht für großes Hollywoods-Mainstream-Kino bekannt, also gar nicht. Also das, und sie dann an so eine Marke ranzulassen und auch ihr scheinbar ein Stück weit freie Hand zu lassen, zumindest mit ihrer Interpretation davon, natürlich nicht unbegrenzt, aber... Ja, also ich war nicht in Pink im Kino angezogen, aber es war endlich mal ein Film, der viral ging, wo ich nicht ein Problem damit hatte, dass er viral ging. Natürlich war die Werbekampagne all over the place und sehr in your face, aber endlich war es mal nicht bei einem Film, wo ich mir dachte, boah, ehrlich jetzt, also ich fand das echt in Ordnung. Beide für Scheiße, sondern es waren beide Filme großartig tatsächlich, also sehr gut zumindest. Ja. Ich muss auch sagen, bei Barbie hatte ich meinen besten Kinobesuch dieses Jahr. Tatsächlich. Ja. Lag also woran? Barbie war tatsächlich, ich war im Morning Movie, also der Film lief um 11 Uhr morgens. Wir waren vorher frühstücken und dann sind wir da in diesem Kino halt ins Kino gegangen und der Saal war voll und der Film lief auf Englisch und Menschen, die den Humor auch mögen. Und dann war es einfach nur wirklich hervorragend. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Es war ein, gut, kam ja auch im Juli raus, war ein Film, man ist aus dem Kino rausgegangen und man war immer noch beschwipst von der Fröhlichkeit des Films. Ja, das war mein Kinobesuch des Jahres tatsächlich, dieser Barbie-Film. Doch. Ja. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß. Ich hatte, glaube ich, nicht so eine klassische, eben virale Vorstellung von dem Film. Ich habe den in einem kleinen Kunstkino geguckt, alles ganz unspektakulär. Das Lustigste war noch an der Kasse eben, dass vor mir eine Mutter stand mit ihrer, weiß nicht, vielleicht 6-7-jährigen Tochter, die diesen Film wollte. Und der einzige Grund, warum sie nicht rein ist, ist, weil der Kinoverkäufer ihr gesagt hat, hey, also wir spielen hier die englische Fassung, ist vielleicht für die Kleine dann nicht so sinnvoll. Sonst wäre die da eiskalt reingegangen, wo ich auch denke, nein, das ist auch definitiv kein Film für dieses Kind. Aber okay. Er ist auch wirklich tatsächlich in Kinos ist er eiskalt als Kinderfilm gespielt worden. Aber ist er nicht. Ja. Also nee, so gar wirklich. Nicht. Und ja. Ja. Aber gut, Barbie, es gibt eine ganze Folge, du mochtest ihn auch, aber er ist bei dir nicht in der Top 10, ne? Nein. Okay. Ja, dann. Also er musste, leider weichen. Ja, ich habe nur noch meine 1. Nur noch deine 1. Ja, jetzt musst du ein bisschen. Okay, ich muss jetzt leider auch noch ein paar Filme abfeiern, über die wir reden müssen. Nummer 1 ist Killers of the Flower Moon. Ja, finde ich auch gut, dass du ihn erwähnst. Ich habe da auch eine Folge zu gemacht, deswegen habe ich ihn jetzt. Er ist bei mir nicht in der Top 10, er hat es knapp verpasst, aber super Film. Ich mag den sehr gern, aber wie war das bei dir? Tatsächlich. Je länger ich drüber nachdenke, desto gelangweilter bin ich von dem Film tatsächlich. Ja, okay. Also ich weiß warum. Also ich Und kann absolut das verstehen, wenn man nichts mit dem Film anfangen kann. liegt nicht irgendwie an Le es liegt schon, es liegt tatsächlich an Leonardo DiCaprio, es liegt an Martin Scorsese, es liegt an Robert De Niro, es liegt nicht an Lily Gladstone. Olivia Lily Gladstone, die tatsächlich, die ist hervorragend. Aber diese eine Stunde mitten in diesem Film, wo sie nur krank im Bett liegt und dieser Film einfach nur auf der Stelle tritt und nichts geht voran, man sieht immer nur die gleichen Szenen, ist schon sehr, sehr langweilig. Ja, ich Oder verstehe, nicht? was du meinst. Nee, ich fand ihn nicht langweilig. Also ich glaube, man hätte diesen Film auch ganz anders erzählen können. Scorsese hätte ihn ja ursprünglich auch Ja. ganz anders erzählt. Er hat ja zuerst alles aus Sicht des FBIs aufgezogen im Drehbuch und hat dann gemerkt, Aber scheinbar hat was ihn hat ihn davon DiCaprio gefragt. abgehalten? DiCaprio. DiCaprio hat ihn Ach. gefragt, was ist das Herz dieses Films? Muss er ihn irgendwann mal gefragt haben während der Produktion. Also DiCaprio hat gesagt, während der. ich. Ja, also er hat ihn angesprochen und gesagt, hey, what's the heart of the movie? Und dann hat Martin Scorsese nachgedacht und so gedacht, naja, das Herz dieser Geschichte sind die amerikanischen Ureinwohner, denen das alles angetan Die wurde. Aussex. Ja, Ja. und irgendwie Warum erzähle ich das aber alles nur aus ist Sicht denn. des FBI. Ja. Hä, aber warum ist dann die Mitte des Films eigentlich nur aus der Sicht von Robert De Niro und Leonardo DiCaprio? Sorry. Naja, der Film heißt ja immer The Killers of the Flower Moon. Also der Titel ist ja Ja, immer noch, nee. macht ja auch noch klar, wen wir beleuchten. Also ich glaube, es ging nur darum, dass er vorher, glaube ich, sehr viel weniger noch von den Osage im Film hatte und die einfach nur am Rande als, wird gesagt, als die Opfer vorkamen vielleicht. Und er vielleicht, und Ja. für mich wirkt das halt alles sehr, sehr, also was heißt wirkt, das kann man, glaube ich, auch bei Martin Scorsese annehmen mit dieser Karriere, dass hier nichts wirklich zufällig ist. Und diese Länge, die das hat, und ich habe das ja im Podcast auch kritisch angesprochen, diese Tatsache, dass wir hier keinen Krimi haben, dass wir nie in irgendeiner Form da jetzt eine dramatische Entwicklung haben, so von wegen, oh Gott, und wer ist jetzt, wer gehört jetzt alles dazu, wer sind jetzt alles die Mörder und wie tief geht diese Verschwörung, dass das alles von Anfang an klar ist, das kann auch nach hinten losgehen und ich glaube auch nicht, dass es jetzt 100% überall geglückt ist in diesem Film, aber grundsätzlich glaube ich, Nee, es ist, fast dass das dieses, halt also entschuldige, diese wieder Lethargie, die das dieses. Ganze hat, ist ja Absicht. Also, dass diese Ja, Hilflosigkeit, die diese Leute dort erlebt haben und diese Ungerechtigkeit, das wird ja auch was. mit dieser Lethargie rübergebracht, diese Länge, die dieser Film hat. Aber die Punchline ist doch dieses Ende. Und dieses Ende ist doch wirklich albern. Also Entschuldigung. Bei welchen Teil meinst du jetzt? Also, da musst du konkreter werden. Diese Gerichtsverhandlungen, diese Radioaufnahme, wo dann Martin Scorsese selbst da steht und spricht, das ist doch alles Quatsch. Nee, das hat für mich da irgendwie gut funktioniert. Also an anderer Stelle wäre das für mich auch ein Tatsächlich? Moment, wo ich raus wäre. Aber weißt du, also allein schon, dass dieser Mann sich immer noch so neu erfindet, dass dieser Film eben nicht so endet, wie er Aber wo begonnen hat, wie man ihn erfindet mit. denn der Film was Neues? Nein, Martin Scorsese, er als Künstler erfindet sich immer wieder neu. Also keiner seiner Filme, dieser Mann ist Aber wie alt wo hat mittlerweile? er Über sich denn 80. dann? Ja, okay, ja, wenn du das. Ah, nee. Naja, das, was du ja Entschuldigung. bei Wes Anderson auch schon nicht mochtest dieses Jahr, diese Metaebene am Ende zu machen und zu sagen, und durch diese Podcast-Crime-Show macht er für mich halt auch nochmal deutlich, dass das heute ist, dass irgendeine Anekdote in dem Wikipedia-Artikel und echte Gerechtigkeit ist hier nie gesprochen worden. Oder es wird auch eigentlich geschichtlich nicht so aufgearbeitet. Also ich wusste nichts über diese Story, sag ich dir ehrlich. Ich wusste gar nicht, dass es Nein, ich überhaupt auch nicht. reiche amerikanische Ureinwohner gab. Ich dachte, denen wir alles Ja. immer das gleiche Schicksal hätte die erleidet. Und dass es welche gab, die tatsächlich, wo das hierarchisch ein bisschen umgekehrt war. Allein das fand ich schon super Ja. interessant. Aber dann, was natürlich dann der weiße Mann daraus gemacht hat. Also ich fand die Geschichte originell und neu. Und ich fand auch seine Herangehensweise, also er hat ja, also es wäre ihm ja nicht schwer gefallen, daraus ein klassisches Crime-Epos zu machen. Hat er genug gemacht, würde er locker hinkriegen. Ja, Aber war ich mochte. bei The Irishman schon langweilig. Sorry. Aber ja, es ist, Und ich bei. mag einfach, dass er wirklich, ja, also man kann ihm, glaube ich, nicht unterstellen, dass er nicht immer noch neue Dinge ausprobiert und Dinge anders macht. Das nicht, aber fucking ein 3,5 Stunden-Film. Ich finde, jemand, der eine Geschichte in 3,5 Stunden erzählen muss, komm, mach's kompakter. Mach's kompakter. Ja, es ist eine größere Herausforderung, den Film in 2,5 Stunden oder in 2 Stunden oder in 1,5 Stunden zu erzählen und dann trotzdem die gleiche Wirkung zu haben. Und das, also ich finde halt, nee. Wirklich, ich bin ein bisschen sauer auf Killers of the Flower Moon. Aber manche Filme brauchen auch 4 Stunden, ne? Vergessen wir das nicht. Manche Filme brauchen sogar 4 Stunden, damit der Regisseur das so machen kann, wie er das angeblich ursprünglich vorhatte, ne? Ja, Arschloch. Ja, gut, aber hier vergleichen wir auch Äpfel mit Bieren. Aber wurscht. Das auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Also, wenn wir Zack Snyder und Martin Scorsese vergleichen wir wirklich Äpfel mit, mit wirklich ganz anderen Birnen. Also. Okay. Na, aber wurscht, okay, du findest Killers of the Flower Moon großartig. Ich finde ihn zu aufgeblasen. Also war eine deiner Enttäuschungen, kann man ein Stück weit sagen, oder? Des Jahres. Absolut, absolut. Ja. Wirklich. Also ich habe ihn tatsächlich erst, nach dem Sehen habe ich ihn erst recht gut bewertet und dann, je mehr ich drüber nachgedacht habe, bin ich immer mehr, fand ich ihn immer schlechter. So. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist nicht mal was, wo ich sage, oh, da kann ich mich jetzt gar nicht reindenken. Ich habe es nur einfach anders empfunden. Ich glaube, es ist halt ein sehr, der Film wirkt auch sehr unterschiedlich auf Leute. Das ist nicht so ein Film, der, ich glaube auch, der hat gar nicht das Ziel, dass er auf alle gleich wirkt. So, der hat nicht so ein klares, so möchte ich euch jetzt in den Abend entlassen, Feeling, sondern das ist so, also noch subjektiver, als es Kunst sowieso schon immer ist. Ja, ja, wer weiß. Darf ich dir noch kurz so ein paar Filme um die Ohren hauen, die ich so gesehen habe, die auch mal ins Universum rausgebrüllt gehören? Ich glaube, das ist der offizielle Untertitel immer bei unserem Best-of, dass man, also das, was du gerade gesagt hast, der Satz. Ja. Also ich würde jetzt auch gar nicht irgendwie lange drüber reden, ich würde einfach nur die Titel sagen und dann den Leuten sagen, viel Spaß damit oder eben okay, nicht. Okay. Mhm. Ich würde jetzt zum Beispiel Inside sagen. Habe ich leider nicht gesehen, ja. Mhm. Mit Willem Dafoe, der super eklig mal wieder ist in dem Film, aber endlich darf er mal wieder. Euch. Ja, also Willem Dafoe ist immer ein Highlight und wenn ein 2-Stunden-Film einfach nur über Willem Dafoe ist, dann schaut euch den an. Scheiße, ich bin sold, ich werde mir den angucken. Ja. Ich habe noch Infinity Pool. Ja, habe ich nicht aufgeschrieben, aber ist auch unter meiner Liste von Filmen, die ich gerne gesehen hätte eigentlich. Ja. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe den im Kino gesehen. Ich habe danach furchtbar schlecht geträumt. Also der hat mich wirklich mitgenommen, der Film. Das ist das größte Lob, das man im Cronenberg mit Familienmitglied machen kann, oder? Ja, wie heißt er nochmal? Also es ist ja nicht David Cronenberg, sondern... Brandon? Kann das sein? Brandon Cronenberg, ja. Genau. Ja, glaube. Ich gucke gerade nach mal. Also, Moment, ja, erzähl ruhig. Huiuiuiuiui. Also da geht's rund. Also jede Körperflüssigkeit, die man so haben kann, die spielt in dem Film eine Rolle. Ja. Aber auf eine coole Art und Weise. Wer damit nicht klarkommt, sollte sich den Film nicht gönnen. Ich bin da offensichtlich nicht so klar mitgekommen. Ich habe ganz, ganz, ganz, ganz schlecht geschlafen. So 2, 3 Nächte danach. Ich finde, du machst wirklich die besten Car-Sales-Pitches gerade. Also ich finde, den Willem Dafoe-Film hast du mir gerade sehr gut verkauft. Und auch hier wieder, hier kommt jede Körperflüssigkeit auf irgendwie eine coole Art und Weise vor, hast du, glaube ich, gesagt. Finde ich großartig. Also bin ich auch schon wieder sold. Habe ich Bock drauf. Ja, ja, aber ich versuche einfach nur die Essenz zusammenzufassen von dem Film. An der Stelle möchte ich kurz ansprechen. Ich bin gerade auf IMDb und gucke zu Infinity Pool den Cast mir nochmal an. Und mir fällt gerade auf, dass Alexander Skarsgård super viel. Sein offizielles IMDb-Foto, was eingeblendet wird bei ihm, ist er in einem Smoking, aber die Hose fehlt. Er hat einfach die Hose nicht an und ist irgendwie auf einem roten Teppich. Das ist super weird. Das ist sein offizielles Bild. Keine Ahnung. Also zu Infinity Pool muss man auch wieder sagen, Mia Goth ist mal wieder Teil des Casts und die ist einfach eine Horror-Ikone. Ja, ist sie wirklich, ne? Sie arbeitet sich da jetzt echt durch. Und sie ist halt auch nicht, also sie ist halt nicht nur irgendwie eine Trash-Schauspielerin oder so, sondern sie ist wirklich großartig in den Rollen, die sie macht. Auch in Infinity Pool, in X, in Pearl, sie ist einfach der Shit. Ja. Also, ja. Wenn man abgefuckte Filme schauen möchte die nächsten Jahre, Mia Goth ist dabei. Ja. Ich möchte noch eine Dokumentation irgendwie anmerken. Oh, gerne. So was haben wir viel zu selten. Und zwar, die Dokumentation heißt Lars Eidinger, To Be or Not To Be. Oha. Es ist tatsächlich eine Dokumentation über Lars Eidinger. Mhm. Und ich kann die nur jedem empfehlen, um zu sehen, wie verrückt eigentlich ein Schauspieler sein kann. Das ist hervorragend. Aber trotzdem nicht plakativ, es ist wirklich sehr, sehr gut. Hatte das ein Kino-Release oder wie konnte man das sehen? Ja, genau. Also ich habe ihn im Kino gesehen. Und ja, also wer mehr über Lars Eidinger erfahren möchte, über seine, wie er Schauspieler hat, also der Film heißt nicht umsonst To Be or Not To Be, er hat eine sehr prominente Rolle in Hamlet gespielt. Und dann vor der Kamera führt er aus, warum er sein oder nicht sein so ausspricht, wie er ausspricht, aber halt als Schauspieler. Und es ist wirklich als interessierter Mensch, was Filme, Schauspieler, Theater angeht, sollte man diese Doku sehen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Einfach nur um zu erkennen, vielleicht ist Lars Eidinger auch einfach nur verrückt, aber macht Spaß. Ich glaube, dass er schon ein bisschen einen Schaden hat, ein Stück weit. Also ich meine, das ist mein Eindruck. Ich finde ihn als Schauspieler aber auch sehr, sehr gut. Man kann, also man hört, dass er so hinter den Kulissen vielleicht jetzt nicht so der coolste Dude ist, also im Sinne von, ich glaube, der hat da wirklich, also ja, klassisches Syndrom, exzentrischer Schauspieler eventuell, aber was er abliefert vor der Kamera, ist halt schon oft wirklich gut. Also kann man nichts sagen. Ja. Ja. Und dann mein letztes Ding ist noch Der Fuchs. Der Fuchs, das sagt mir jetzt gar nichts. Von Adrian Geuginger. Der hat den Film gemacht, Die Beste aller Welten. Das sagt mir zumindest was, ja. Aber wer Der Fuchs noch nicht gesehen hat, ist ein Zweites Weltkriegsdrama über einen Typen. Also er hat da einen Film gemacht über seinen Großvater, glaube ich. Der hat im Zweiten Weltkrieg irgendwie einen Fuchs gefunden und hat den halt irgendwie versucht zu groß zu ziehen und hat da so einen Familienepos drum gemacht. Aber wirklich hervorragender Film. Okay. Wie gesagt, der ist ja nicht in meiner Top-Liste, deswegen möchte ich da gar nicht mehr drüber reden, aber Der Fuchs ist wirklich einer der besten deutschen Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind. Bin ich immer den dankbar besten, für solche Tipps, weil ich wirklich keinen einzigen deutschen diesmal in meiner Liste habe und ich das eigentlich immer schade finde, weil es gibt gute deutsche Filme. Ich glaube, ich habe sie dieses Jahr einfach verpasst teilweise. Ja. Der Fuchs wird dir auf jeden Fall gefallen und meine Nummer 1 auch. Okay. Ja, dann hast du ja noch ein bisschen. Also ich bin bei dir ist tatsächlich nur noch deine Nummer 1 offen, oder wie? Also ich habe hier noch stehen gehabt, dass ich gerne Fawn and Leaves von Aki Kaurismäki hätte ich gerne gesehen, habe ich verpasst. Ja, hätte ich gerne gesehen. Den hast du verpasst? Ja, leider, den hätte ich gerne gesehen. Das ist ein sehr, sehr cuter Film. Und da gibt es ein Lied in diesem Film, das höre ich immer beim Duschen jetzt. Ich verstehe kein Wort, was die da singt, weil es halt auf Finnisch ist. Aber ich habe, während dem Film läuft es mit Untertiteln. Es ist hervorragend. Es ist einfach nur so extrem deprimierend, aber trotzdem so. Ja, witzigerweise habe ich das gehört. Ich habe gehört, dass dieser Film eine der besten Nutzungen von Musik in einem Film dieses Jahr gemacht hat. Und mehr wusste ich nicht. Ja, bin das gespannt. Macht so viel Sinn. Also die Bandhaus heißt Mause die Tod. Ich glaube, jeder weiß, was es heißen könnte. Aber das Lied heißt, das kann ich gar nicht aussprechen. Syntinit Surunya Putupitum. Ja, schließe ich mich an. Ja, finde ich das sehr, sehr weird. Aber wirklich, das Lied und diese Szene, und der Film ist auch nur 1:20 lang, der ist wirklich sehr, sehr kurz. Es geht um einen Alkoholiker in Finnland, der und um eine Frau in Finnland, die halt irgendwie so an dem Existenzminimum knabbern. und sich halt super distanziert irgendwie annähern. Ja, der Film ist einfach nur so Akikaus Maki. Mehr kann man nicht sagen. Ja. Ja, werde ich halt immer nachholen. Kurzweilig, super Hammer-Song und ja, viel Spaß. Ja, deswegen, aber das ist wirklich alles, was ich auf meiner Liste stehen habe, abseits meiner Nummer 1. Das heißt, du musst noch ein bisschen was nennen. Oder hast du noch 3 oder 4 hast du noch? 3 noch. Ich habe noch 3. Ja. Also ich lasse jetzt mal meine Nummer 3 weg und nenne meine Nummer 2. Okay. Und sage, mein Top 2 Film dieses Jahr ist The Whale. Darren Aronofsky und Hauptrolle Brendan Fraser. Habe ich nicht Oscar gesehen, gewonnen. Tatsächlich. Habe ich nicht Hast gesehen. Hast du nicht gesehen? Ich mag ja manche Darren Aronofsky-Sachen schon, aber der hat mich nicht so gereizt. Also ich hätte ihn jetzt nicht verweigert, aber es war so irgendwie, als der lief, wann war das? Februar, kann das sein, so in dem Dreh? Oder war das später? März sogar. Ja, und irgendwie, ich habe es nicht gefühlt zu dem Zeitpunkt, mich in den Film, also weil Darren Aronofsky-Filme ja schon immer sehr, die verlangen wirklich Aufmerksamkeit, die verlangen volles, bewusstes Dasein, sag ich mal. Und da war ich einfach bei The Whale, dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ich da dem gerecht werden kann gerade. Und habe das dann tatsächlich in dem Fall bewusst verstreichen lassen. Und hast ihn nicht nachgeholt? Bisher nicht, nee. Ist ja auch, glaube ich, relativ ein Oschi von Film, ne? Ist ja auch nicht so kurzweilig. Doch. Der ist eben super. Es ist halt fucking Darren Aronofsky, der einfach nur super kurzweilig ist, aber dir so eine mitgibt am Ende. Also ich glaube, ich habe noch nie so geweint am Ende von dem Film. Oha. Aber in einer Mischung aus traurig und fröhlich. Es ist wirklich Darren Aronofsky, der macht ja immer sehr, sehr intensive Filme. Ja, und das finde ich jetzt gut, die Beschreibung, ja. Der Film ist ja, also ich meine, man kennt ihn, glaube ich, hauptsächlich aus Requiem for a Dream, mit sehr, sehr vielen Stilmitteln, oder Noah, auch sehr, sehr intensiv inszeniert. Und The Whale ist tatsächlich einfach, also seine Inszenierung ist ultra zurückgehalten. Es gibt einfach nur, es ist wie das Theaterstück, aber er inszeniert es einfach hervorragend. Was soll man sagen? Es ist einfach nur, ja. Ja. Also am Ende. Ich erklär's dir kurz, worum es grundsätzlich geht, weil ich glaube, wir haben noch nicht erklärt, worum geht's in The Whale, mit wem beschäftigen wir uns in The Whale. Es geht um, ich weiß den Namen des Charakters nicht mehr. Brendan Fraser spielt ihn, der hat einen Fettsuit an, um einen 150 Kilo schweren Mann, der in einer Wohnung ist und Charlie. Kurz vorm Ich habe es also nur gerade nachgeschlagen. Charlie. Okay. Und er ist kurz vorm Sterben und sein ganzes Leben ist irgendwie am Arsch. Er ist Sprachprofessor und gibt Sprachschulungen über Online-Kurse. Aber jetzt geht sein Leben halt zu Ende und er muss ins Reine kommen mit seiner Familie, die er irgendwann mal weggestoßen hat, weil er halt so fett ist und so hässlich ist. Das ist der Grund. Und jetzt muss er. Naja, das ist der offensichtliche Grund, aber es ist halt noch viel, viel mehr. Okay. Ich möchte wirklich nicht zu viel über diesen Film sagen. Ich möchte, dass man, sobald man diesen Film anmacht, möchte ich, dass man überrascht ist. Selbst die erste Szene war für mich eine Überraschung, weil ich sehr, sehr wenig wusste. Und dann wird es halt immer besser. Und dann kommt halt dieses fulminante Ende. Okay. Also The Whale ist wirklich ein Film, wer vielleicht Probleme mit seinen Eltern hat und mit denen nicht klarkommt und mit das nicht möchte, über Wiedervereinigung und da Dinge, die nie aufgeklärt wurden, der sollte da einen Bogen drum machen. Aber sonst ist dieser Film wirklich. Also der ist ein Hammer. Der ist ein Hammer, trotz seiner zurückgehaltenen Inszenierung. Irgendwann werde ich mir auch anschauen. Also Darren Aronofsky-Filme gibt es ja auch welche, die ich sehr, sehr mag von seinen Filmen. Er ist für mich keine, er ist halt für mich kein Filmemacher, der so, das war am Anfang mal so, als ich so die ersten von ihm geguckt habe. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, er ist auf jeden Fall nicht immer mein Geschmack. Und vielleicht war das bei The Whale, ich habe es nicht so gefühlt im Trailer und dachte mir dann so, weiß ich noch nicht, ob das einer für mich ist von seinen Filmen, weil manchmal, du hast es schon erwähnt, also manchmal macht er halt sowas wie Noah und mit Noah konnte ich halt gar nichts anfangen. Es war halt für mich so, was ist das denn? Ja, Also verständlich. auf jeden Fall weird und cool, dass er das hinkriegt, dass er so weirde Filme machen darf. Ja. Aber also im Vergleich dazu wieder Black Swan ist, glaube ich, der, den viele gesehen haben, der halt einfach gut funktioniert. Das ist ein runder Film einfach, der einfach, glaube ich, der auch eine gute Brücke schlägt aus Arthouse und Ja. Mainstream-Kino irgendwo. Und genau, und Ich würde manchmal sagen, macht er halt auch sowas, ja. also wer Theater mag, der sollte The Whale schauen. Wem Black Swan gefallen hat, sollte auch The Whale schauen. Wem uns The Fountain gefallen hat, der sollte The Whale nicht schauen. Oh, ich mag The Fountain sehr gern. Ich zum Beispiel nicht. Also ich Aber habe okay. nur The Fountain und Black Swan in meiner Sammlung von Aronofsky. Die beiden habe ich in meinem Regal What? stehen. Ah, ich fand The Fountain furchtbar. Aber gut. Ich glaube, das ist oft Ich bei muss es noch Aronofsky mal. so. Entweder man mag seine Filme sehr gern Ja. oder man ist total, was ist das denn? Ja, ich finde, aber er macht halt so extreme Sachen, deswegen mag man halt vielleicht mal das eine und das andere nicht. Also. Genau, das stimmt. Es ist immer was, immer eine neue Wundertüte mit ihm, kann man schon sagen. Ja. Ja, dementsprechend, also Aronofsky, ich habe ihn auch weiter auf meiner Liste, The Whale. Ich weiß ja noch nicht, wann ich dazu komme, weil wie gesagt, ich habe ihn nicht ganz so gefühlt, im Trailer zumindest. Aber ich nehme natürlich Empfehlungen immer ernst und der Film kam ja auch hier und da ganz gut an. Wie du sagst, Brendan Fraser, Hier und da. beste Hauptrolle, glaube ich, gewonnen, ne? Hat er bei den Oscars, Ja. glaube ich, sogar. Ja. Genau. Ja, wir können ja mal. Also, dadurch, dass du jetzt deine drei ausgelassen hast, ist deine drei wohl meine eins. Vielleicht nehmen wir jetzt mal meine eins mal vorweg, nachdem wir die letzten Jahre immer deine eins Möchtest vorweggenommen du, haben. warte. Möchtest du mit deiner Nummer 1 enden? Oder soll ich lieber meine raushauen? Es ist ja Nee, dein das meine ich ja Podcast gerade. und du endest mit deiner Nummer 1. Nein, wir können gerne mit deiner Nummer eins enden. Also, ich habe deine eins nicht gesehen, nehme ich an. Und deswegen, ja, können wir auch mal so rum machen. Ist doch nicht schlimm. Okay, ja, dann wie du willst. Nee, also wie gesagt, wir Gönnung. haben ihn ja beide auf unserer Liste. Da ich war zwischendurch ein bisschen nervös und dachte mir so, boah, krass, ist der bei Tobi nicht auf der Liste? Oh Gott, dann wird es eine große Diskussion, wenn du ihn nicht gut genug für die Top 10 fandest und ich finde, es ist der beste Film des Jahres. Aber ja, als Nein. wir unsere Top 3 uns vorab genannt haben, war das der einzige Film, der sich bei uns überlappt hat. Das können wir schon mal vorweg sagen. Ich Also. habe den, pass mal auf, ich habe den gestern noch zu Ende geschaut. Ich habe den Okay, vorher noch okay. nicht gesehen. Ich habe den Interessant. nachgeholt. Genau, also deine Eins habe ich dementsprechend nicht gesehen und wurde auch von mir noch nicht genannt. Das heißt, da kommt noch komplette Überraschung. Und meine Eins und damit deine Drei, wenn ich das richtig jetzt zusammenzähle, weil du hast jetzt gerade deine Nummer Zwei war The Whale. Ja, meine Eins und deine Drei ist Tar. Einfach nur Tar geschrieben. Vielleicht denken jetzt manche so, was? Hä? Also, was für ein Film? Habe ich gar nichts von gehört. Tar ist ein Film von Todd Field. Todd Field, ein Regisseur, der gar nicht so oft Filme macht, wie ich gerade noch mal nachgeschaut habe. Nee, der einfach Das 13 letzte. Jahre lang keinen Film gemacht hat und dann fucking Tar. Ja, also das Wow. letzte, was er gemacht hat, war Little Children. Auch großartiger Film mit Kate Winslet damals. Von 2006. Also so lange ist es her. Ja. Und jetzt hat er, also in den USA kam Tar schon 2022 raus, bei uns erst, ich glaube, Februar oder so 2023. Und ja, seit Februar, ich sag's ehrlich, seit Februar hat nichts diesen Film überboten. Und es war auch nicht mal eine schwere Entscheidung für mich. Also für mich war, als ich jetzt diese Liste durchgegangen bin in den letzten Tagen und habe immer überlegt, oh, was könnte Tar schlagen? Und es war wirklich nicht mal close bei mir. Ich sag's ehrlich, Tar war für mich nicht zu schlagen. Worum geht's? Es ist ein Film Wirklich? über eine Komponistin, eine fiktive, also es ist Cate Blanchett in dem Fall, den meisten bekannt aus Herr der Ringe als nette, sanfte Galadriel. Und hier spielt sie genau das Gegenteil. Sie ist auf jeden Fall nicht sanft und nicht zuvorkommend und ruhig. Und ja, sie spielt Lydia Tarr. Tarr ist also der Nachname ihrer Figur. Und genau, sie spielt eine ganz große, berühmte Komponistin und Dirigentin. Sie ist ganz, ganz bekannt dafür, weil sie eben die erste weibliche Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters ist. Und ist eben in, komponiert Musik und alles in, also sie ist wirklich, sitzt in kulturellen Talkshows und Podiumsdiskussionen. Sie ist also wirklich auf der Höhe ihres Schaffens, sie ist unangefochten in ihrem Feld. Und dieser Film ist so vieles und es gibt vieles, was man über diesen Film sagen kann. Und ich habe damals keine Review zu dem Film gemacht, weil es wäre sowieso nur möglich gewesen mit kompletten Spoilers, weil wenn man wirklich darüber reden will, was dieser Film ist, dann muss man in die Tiefe gehen und dann muss man den Film auch ein gutes Stück vorweggreifen. Ich glaube, ein bisschen müssen wir es jetzt eh auch machen und das ist das Ende des Jahres. An der Stelle so oder so, egal was ihr jetzt hört. Was meinst du? Ich finde tatsächlich nicht. Wir müssen dem Film gar nichts vorwegnehmen. Nee, nicht komplett, aber ich glaube schon, dass man ein bisschen, um wirklich zu erzählen, was der eigentliche Plot dieses Films ist, muss man, glaube ich, schon ein bisschen reingehen. Nee. Ja, ich glaube schon. Ich würde einfach sagen, Lydia Tarr ist eine verdammt unsympathische Figur, die trotzdem auch Herz hat. Und sie ist, an manchen Stellen ist sie unglaublich interessant und ich würde nicht mal sagen, dass sie in jeder Hinsicht unsympathisch ist. Sondern es gibt Momente, wo ich diese Figur absolut feiere dafür, wie sie ist brutal ehrlich und ja. Das auch schonungslos und das ist gleichzeitig ein Kritikpunkt und gleichzeitig ist es etwas, was man loben kann und sagen kann, die verstellt sich an vielen Stellen nicht, an manchen schon. Sie ist teilweise sehr, sehr manipulativ und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, das kann man, glaube ich, sagen, das ist so, das Grundkonzept des Films ist schon einfach, es ist ein Porträt über eine Frau, die wirklich hochgradig manipulativ mit ihrem Umfeld ist. Sie ist unglaublich gut in dem, was sie macht und sie ist definitiv auch ein Stück weit gezeichnet von ihrem Umfeld und sie steht definitiv für mehr und wenn ich mehr sage, dann sage ich mal so, es ist sehr interessant, dass dieser Film eine weibliche Hauptfigur hat. Denn dieselbe Thematik dieses Films, es wäre sehr viel naheliegender, sage ich mal, einen Mann in diese Hauptrolle zu packen. Ich glaube, damit ist auch schon genug gesagt, was für Thematiken hier auch verhandelt werden. Gerade ist weil wirklich, sie viel Macht hat und so. Ja. Und ja, es ist sehr schwer, da kryptisch zu bleiben. Aber Cate Blanchett, also sie ist immer wirklich gut, aber ich habe sie noch nie so gut gesehen. Also Cate Blanchett, Ich habe diesen Film gesehen und ich habe nach 5 Minuten, ich habe nie Cate Blanchett in diesem Film gesehen, sondern immer Lydia Tarr. Und sie war perfekt. Sie war, also hat auch der Charakter Lydia Tarr war ein absolutes. Ich bin nicht sicher, ob sie dafür gewonnen hat. Ich glaube, der hat gar nichts gewonnen, der Film. Der war, glaube ich, sehr viel nominiert und hat dann irrerweise gar nichts gewonnen. Also, wer hat für sie gewonnen? Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, sie hat ja auch schon einen, ne? Hat sie nicht schon gewonnen? Also gewonnen hat sie auf jeden Fall nicht, das sehe ich hier. Ich sehe jetzt aber nicht, wer gewonnen hat. Er war auch als bester Film nominiert, beste Regie, bestes Drehbuch. Michelle Yeoh hat gewonnen. Ah ja, stimmt, genau. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Also ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, da wurde jetzt irgendwer verarscht. Aber ja, bestes Drehbuch, beste Kamera und bester Schnitt, also auch wirklich nur wirklich Top-Kategorien. Und er wurde in allem nominiert und hat in nichts gewonnen. Gegen ein starkes Jahr, das ist halt das, aber wurscht. Ja, absolut. Aber ja, aber wir haben jetzt nicht so viel gesagt, aber... Ich glaube, der Film wird noch besser, wenn man sich mit tatsächlich klassischer Musik auskennt, vor allem mit dieser Dirigenten- und Orchesterszene, die momentan so unterwegs ist, dann ist der Film noch besser. Aber er braucht es eigentlich gar nicht. Also das könnte jetzt auch abschrecken, wenn man denkt, ja, es geht hier irgendwie um eine Komponistin, klassische Musik und so, aber du musst auch gar nichts wissen. Das ist, glaube ich, das, warum ich diesen Film so genial finde. Ja. Es gibt sicher unglaublich viel, was dir hier zusätzlichen Input gibt und was diesen Film Ebenen hinzufügt, wenn du da irgendwie mehr Bezugspunkte zu auch hast. Also auch das, glaube ich, verändert sehr stark. Also ich glaube, wir sind wahrscheinlich nicht die Leute, die da mitreden können, dass wir da, also man könnte hier viel mehr Bezug auf jeden Fall auch zur Thematik haben. Ich glaube, wir haben sie beide nicht ganz so stark. Nee. Und das ist aber das Geniale. Dieser Film holt dich komplett ab. Die Hauptfigur ist ein ganz klarer Anti-Held insofern, dass Lydia Tarr ist kein netter Mensch und extrem problembehaftet, aber du willst auch wirklich in jeder Sekunde wissen, wie es weiter mit ihr geht. Und wie gesagt, wir bleiben hier super kryptisch. Ich wusste nämlich vorher auch wirklich nichts. Ich habe diesen ersten Trailer gesehen, der war auch super nichtssagend im Grunde. Und lasst euch nicht davon abschrecken, dass ihr denkt, ja, es geht hier irgendwie klassische Musik oder irgendwas. Ihr müsst nichts davon verstehen oder können oder wissen. Das hier ist eine ganz, also, ja, es fällt mir schwer, das nicht zu sagen, weil es ist einfach so, dieser Film liefert einem sehr aktuellen zeitgenössischen. Ja. Ja, aber ich glaube, sobald man das weiß, verurteilt, also schaut man den Film schon aus einem ganz anderen Auge von Anfang an. Und deswegen ist es nicht gut zu sagen, was für ein Film das ist. Also ich glaube nicht, dass es ihm schaden würde, aber wir können es gerne weglassen. Aber generell kann man schon sagen, dass dieser Film sehr aktuell ist. Es ist ein sehr, also beschäftigt sich mit dem aktuellen Zeitgeschehen. Und ja. Ich finde, zu diesem Thema, das er aufmacht, so weit muss ich jetzt schon gehen, für mich ist es bisher der beste Film zu diesem Thema. Also es gab die letzten Jahre einige Filme, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und zu diesem Thema ist das für mich, das ist Nummer eins. Das ist so gut und so auch so nuanciert. Hier sind wirklich, das ist hier nicht so stumpf, wie das abgehandelt wird. Und das ist einfach, es ist einfach ein rundum starker Film. Super besetzt auch in einer Nebenrolle auch Nina Hoss, eine sehr, sehr gute deutsche Schauspielerin, die hier auch zu sehen ist. Noemi, deine Lieblingsschauspielerin, oder nicht? Unter den Deutschen könnte schon, also gut, ja, Sandra Hüller ist schon auch sehr stark, aber Nina Hoss ist, glaube ich, das, was Sandra Hüller jetzt ist, war Nina Hoss vorher. Nina Hoss ist unglaublich gut in sehr, sehr vielen guten deutschen Produktionen schon immer gewesen. Ich erinnere mich noch zuletzt vor, ja, das ist auch schon wieder einige Jahre her, ist ja immer alles vor Pandemie gewesen, aber Phoenix zum Beispiel war Nina Hoss die Hauptdarstellerin, phänomenal gut. Wie hieß denn dieser Film mit dem, wo sie in einem Urlaub vergewaltigt wurde? Das war nicht Nina Hoss, du meinst irgendwas mit einem Paar war der Titel, ein schönes Paar, das meinst du den? Nee, das ist nicht Nina Hoss. Das ist auch eine wirklich gute deutsche Schauspielerin, ich habe gerade den Namen vergessen. Nina Hoss ist schon eine Generation älter, sie ist, also die Frau aus Ein schönes Paar ist ein bisschen jünger. Ich gucke kurz mal nach, weil ich das auch nicht unterschlagen will, weil das, ich glaube, der war nämlich damals auch einer meiner absoluten Empfehlungen. Aber ich finde den Film jetzt auch leider gerade nicht. Den hast du voll geliebt. Ja, ich, absolut phänomenal, der Film. Aber ich leider spuckt er den jetzt auch gerade nicht aus. Vielleicht heißt es ja nicht Ein schönes Paar, sondern ein bisschen anders. Aber ja, das war nicht Nina Hoss. Aber Nina Hoss, kann man auch nur empfehlen. Er spielt auch mit Noemi Merlant aus Porträt einer jungen Frau in Flammen. Die spielt hier auch eine kleine Nebenrolle. Es ist wirklich gut besetzt auch. Also auch in kleinsten Nebenrollen kommen hier Leute vor, die man gerne sieht. Und eben Todd Field hat seit, wie vielen Jahren haben wir vorher gesagt, hat er keine Filme mehr gemacht? 2006 war der letzte Film. Der kam jetzt 22 offiziell raus, aber bei uns eben erst 23. Also so eine lange Pause und dann sowas abzuliefern, unfassbar. Wahnsinn. Also und man muss ja auch sagen, an der Stelle, dein Fun Fact erst? Fun Fact zu Todd Field, der Regisseur, den kann man auch vor der Kamera sehen, wenn ihr euch einen absoluten Kubrick-Klassiker anschaut. Eyes Wide Shut, da gibt es einen Pianisten, der Tom Cruise in eine sonderbare Subkultur einführt. Und dieser Pianist ist tatsächlich Todd Field. Das ist der Typ, der dann Regisseur wurde und Tar gemacht hat, unter anderem. Also, finde ich, passt auch gut, wenn man daran denkt. Das ist eine gute Verbindung irgendwie ein Stück weit. Aber ich kann nicht mehr zu meiner Eins sagen. Wenn wir das so kryptisch halten, dann ist es einfach, es ist ein phänomenaler Film mit Nuancen, Vielschichtigkeit, unglaublichen Performances. Keine Ahnung, dauert auch 2,5 Stunden, 2:40. Geht dahin wie gar nichts. Also dieser Film fesselt auch so, obwohl er überhaupt nicht jetzt irgendwie, also es sind keine in dem Sinne großen Bilder oder so, die dieser Film macht. Also die Kamera ist ganz, ganz toll, aber es ist jetzt nicht ein visuell berauschender, oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen, Film oder irgendwas in der Art. Es ist einfach fucking gut. Ist es wirklich. Hast du noch was hinzuzufügen zu dem? Du hast ihn gestern erst fertig geguckt, hast du gesagt? Ich habe ihn vorgestern tatsächlich. Mich hat schon lange nicht mehr eine Figur so lange beschäftigt wie Lydia Tarr. Ja. Das unterschreibe ich. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal meine Nummer 1 nennen. Ich möchte das jetzt gar nicht auch so krass aufspielen wie Tarr. Aber es war einfach ein hervorragender Film, den ich dir wirklich sehr, sehr ans Herz lege. Den würde ich mir jederzeit wieder anschauen. Es ist ein semi-autobiografisches Drama. Und zwar heißt es, wann wird es wieder so, wie es nie war? Der Film ist von Sonja Heiß, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, nach der Romanvorlage von Joachim Meyerhoff. Den, glaube ich, kennen viele Menschen. Der lief Anfang des Jahres und puh, der Film ist, glaube ich, auch wieder mehr so ein Gefühl, den man anschauen muss. Ich glaube, gut, David Striesow ist dabei. Das ist, glaube ich, einer der bekanntesten jetzt. Sonst, David Striesow ist auf jeden Fall ein sehr bekannter deutscher Schauspieler und auch immer wieder auch in sehr, sehr guten Sachen, Der spielt den Vater von eben dem Protagonisten, der hier geleitet wird durch 30 Jahre seines Lebens ungefähr oder 20. Das ist wieder so ein Film, wo ich gar nicht so viel drüber reden möchte, weil der Film einfach zum Sehen viel, viel besser ist, als wenn man erzählt bekommt. Es geht auf jeden Fall um Joachim, wie schon der Name des Autors verläuten lässt. Und Joachim ist der jüngste von drei Brüdern, lebt mit seinem Vater, der Leiter eines psychiatrischen Heims in den 70er Jahren ist, auf demselben Gelände. Und er lebt halt mit den geistig herausgeforderten Menschen zusammen und versucht da eben sein Leben durchzuleben. Und der Film umspannt eben die Zeitspanne von seinen, weiß ich nicht, 10 Jahren bis zu seinen 30 Jahren. Und es ist halt der Autor selbst. Und wie gesagt, der Film ist einfach hervorragend. Der macht das mit so einer Herzenswärme. Selbst die geistig gestörten Menschen, die auch Teil der Familie sind, werden nicht. Also natürlich lacht man, aber sie werden nie ausgelacht. Sie sind immer Teil vom Witz. Das ist wirklich. Ja, man kann es schwer erklären. Man schaut den Trailer und dann, glaube ich, weiß man, was ich meine. Und trotzdem ist der Film noch herzerwärmender, als er eigentlich rüberkommt. Ja, den Trailer erinnere ich mich auch. Ich habe bei dem Titel gar nicht mehr geschaltet und habe dann, als ich das Poster gesehen habe, wieder gewusst, worum es ging. Und habe den auch, also eben, habe den laut Trailer aber auch in Erinnerung gehabt, ach, der sieht doch eigentlich ganz nett aus. Aber habe es einfach dann gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich bin völlig verpeilt, wann der dann tatsächlich lief. Und Dem, aber freut mich, dem Film habe ich. Ein deutscher Film auf der 1 ist doch schön. Ja. Dem Film habe ich übrigens auch mein Nummer 2 Lied auf Spotify zu verdanken. Und zwar. Also am Ende. Schön, dass deine Filme immer schön deine Spotify-Playlist beeinflussen. Also ist bei mir auch so, aber. Filme beeinflussen immer meine Spotify-Playlist. Aber. Das ist Film die einzige Quelle, dass ich an neue Musik komme. Eben, ich auch. Ich habe keine von Musik, aber die Filme machen es. Aber Cosmic Dancer ist auf jeden Fall ein hervorragendes Lied. Wer das nicht kennt, hört euch das an. Und, ich glaube, ihr kennt es aus dem einen oder anderen Film, aber ja. Sehr, sehr schöner Film, den man immer wieder anschauen kann, der immer wieder lustig ist und der dieses Jahr rausgekommen ist. Ich glaube, wer Joachim Meyerhoff-Fan ist, der kennt den Film sowieso, aber wer nicht, der sollte den mal anschauen. Ja. So. Kommt bei mir jetzt auch auf die Liste wieder drauf, nachdem ich ihn vergessen habe. No. Ja. Nee, cool. Schau's, ich finde es auch schön, dass ein Film, weil es ist ja auch eine Komödie, sagst du ein Stück weit, sicher nicht nur, es sind sicher auch ein paar hier und da Untertöne, die auch mal ernst sind, aber auch mal schön, dass mal was ein Feel-Good-Movie auf der Eins ist, weil das ist Tar nicht, das muss man schon sagen, also Tar hat auch bizarr witzige Momente, also er ist ja auch mal lustig, auf eine ganz verstörende Art und Weise, aber Hallo Johanna, ich bin Petras Vater. Genau, eben, die Masche ist phänomenal, aber ja. Schön, wenn auf der Eins auch mal was ist, wo man auch sagt, also so wie ich dich verstehe, kann da auch jeder was mit anfangen, oder das ist jetzt nichts, wo man sagt, das absolut. Ja, das war super. Also es ist kein Genrefilm, jeder kann den anschauen, jeder kann den lieben. Und deswegen ist es einfach so großartig. Ja, cool. Also, wundert mich, dass du den noch nicht gesehen hast, tatsächlich. Aber, ich hab's einfach verballert, ja. Hab ihn einfach verpennt und hab dann nicht mehr dran gedacht. Das ist ja auch mit so, manche Sachen fliegen dir ja auch ein bisschen mehr um die Ohren, gerade durch so Preisverleihungen. Ja. Siehst du ja dann englischsprachige bzw. amerikanische Produktionen deutlich öfter nochmal auftauchen. Aber Deutsche sind halt, wenn die nicht gerade für bester internationaler Film nominiert werden, siehst du halt deutsche Sachen auch erstmal nicht mehr wieder. Oder irgendwann mal um 23 Uhr auf der ARD, weil man halt den wirklich guten deutschen Produktionen leider oft nicht den Viertel nach acht Slot gibt. Aber ja, das ist ja einerseits aber auch wieder das Gute. Der wird wahrscheinlich, wie es mit deutschen Produktionen so oft ist, wird der wahrscheinlich zeitnah auch mal im Fernsehen zu sehen sein und dann auch in Mediatheken abrufbar. Und sobald das der Fall ist, sehe ich den. Ja, cool. Wir können noch ein bisschen, das haben wir ja vorher besprochen, wir können ja noch ein bisschen, also wir sind jetzt durch mit unserer Liste, das war das Jahr 2023. Es war kein schlechtes Jahr, würde ich auch sagen. Und wir können auch noch ein bisschen gucken, was uns dieses Jahr erwartet und das kurz so ein bisschen runterrattern. Hast du so ein bisschen Highlights, wo du sagst, da freust du dich drauf oder irgendwas, was du schon empfehlen kannst? Also ich kann euch jetzt für den Januar, glaube ich, gleich zwei Sachen empfehlen. Das ist einmal The Holdovers. Mhm. Das ist ein super Weihnachtsfilm, zwischen den Jahren-Film. Schaut euch den an. Der ist grandios, leider in Deutschland viel zu spät rauskommen. Der hätte über Weihnachten rauskommen sollen, aber das wird ein Weihnachtsklassiker, versprochen. Mhm. Und gut, natürlich für jeden Filmfan den neuen Yorgos Lanthimos-Film, Poor Things. Ja. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Viel Spaß. Ist, glaube ich, kann man bei Yorgos Lanthimos aber auch echt jedes Mal sagen. Es ist wirklich jedes Mal was man noch nie gesehen hat. Habe auch richtig Bock drauf. Du konntest die jetzt schon vorab sehen, ne? Ich durfte den schon sehen im September tatsächlich. Ich war auf der Filmkunstmesse in Leipzig. Ich habe schon einige Filme gesehen, die ich noch nicht gesehen habe. Aber der wird auf jeden Fall für Furore sorgen, sagen wir so. Wird auf jeden Fall nächstes Jahr Thema sein beim Jahresrückblick-Podcast. Auf jeden Fall, damit rechne ich. Also Poor Things auf jeden Fall und auch The Holdovers kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch da viel Gutes gehört, richtig schöner Feel-Good-Film. Eben wie du gerade sagst, habe ich auch gehört, könnte ein neuer Teil unter den Weihnachtsklassikern werden. Da kommt ja nicht oft was dazu. Absolut. Also jedes Jahr kommen 50 Weihnachtsfilme raus, aber die meisten werden wieder vergessen. Also es sind eigentlich immer nur dieselben 5, 6 Filme, die sich gehalten haben. Und angeblich hat Holdovers die Chance, da dazuzugehören. Ich glaube, dieses Jahr wird auch... Worauf freust du dich? Außer Dune. Ja. Ja, Dune, ich glaube, Dune können wir uns sparen, das ist uns bei beiden klar. Dune wollen wir alle sehen, den zweiten Teil. Denis Villeneuve hat ja auch schon gesagt, er würde auch gerne noch einen dritten machen. Mal gucken, ob er darf. Aber mit Abspann, also mit Abstand, hat er gesagt. Ja, erstmal will er was anderes machen und dann... Bin ich auch froh drum. Ich möchte nämlich nicht, dass er jetzt der Typ ist, der nur noch Dune macht. Also, die sind super geil bisher und ich habe da Bock drauf. Aber Denis Villeneuve ist eine so kreative Stimme, die möchte ich auch noch in anderen Richtungen unterwegs sitzen. Ich hätte richtig Bock, dass er ein bisschen Abstand vom Sci-Fi-Genre nimmt, weil er hat nur Science-Fiction-Filme gemacht. Der muss jetzt mal ein bisschen was ganz nicht anderes. Aber ja. Ja, die letzten Filme waren nur noch Sci-Fi. Ja, aber Blade Prisoners, Runner, Dune, Arrival. Ja. Vorher, klar. War Prisoners vor Arrival oder nach Arrival? Vor. Weiß nicht mehr. Ah, okay. Aber ja, dieses Jahr, also 2024 wird auf jeden Fall nicht abreißen an Filmen, die man sich gerne angucken kann. Wir haben jetzt, glaube ich, im Januar schon geht's los mit Der Junge und der Raya, also der neue Hayao Miyazaki-Film. Nachdem sich der werte Herr ja schon zur Ruhe gesetzt hat, kommt er jetzt, glaube ich, raus. Er läuft bereits, glaube ich, jetzt schon diese Woche. Also ist, glaube ich, das Erste, was ich dieses Jahr mir angucken werde. The Zone of Interest. Bin ich sehr gespannt drauf. Haben wir vorher kurz erwähnt schon mit Sandra Hüller. Der neue Jonathan Glazer-Film ist das. Auch ein sehr interessanter Regisseur und ein Film, der verspricht, wahrscheinlich sehr verstörend sein wird und sehr, sehr schwer in der Magengrube liegen wird, aber wahrscheinlich auch umso sehenswerter deswegen. Spielt in einem Konzentrationslager und es geht aber nicht um die Opfer, die es im Konzentrationslager gab, sondern es geht die ganze Zeit um den privaten Haushalt eines, ich glaube, des Lagerleiters oder so. Und wir sehen das alles so aus der Sicht. Wir sehen immer nur scheinbar nur im Hintergrund irgendwo Schornsteine aus dem Rauch hochzieht, während die Frau des Lagerleiters im Garten steht und Tomaten erntet. Und das wird so wahrscheinlich so bizarr und so hart treffen. Also da bin ich jetzt schon sicher, dass der Zone of Interest, habe ich auch schon viel Gutes gehört, der wird wahrscheinlich auch richtig, richtig hart. Aber es gibt wirklich viel. Also es gibt auch Sachen, die ich gar nicht glauben kann, dass sie rauskommen, weil sie einfach absurd klingen. Nosferatu? Endlich, nachdem er seit Jahren irgendwie in der Produktionshölle steckt. Nosferatu von Robert Eggers, dem Regisseur von Der Leuchtturm und auch von The Northman. Der soll endlich rauskommen. Aber ohne Witz, von wem sonst? Ja, absolut. Das ist für den ja wirklich ein Heimspiel jetzt. Also der liebt ja diese Period Pieces und sehr gut in seinen Händen aufgehoben. Dann haben wir unter anderem die Joker-Fortsetzung, nachdem Joker ja unfassbar erfolgreich war und alle das gefeiert haben. Genau, mit Lady Gaga jetzt mit dabei, mit Joaquin Phoenix. Mal schauen, ob If Lightning Strikes Twice, also ob das nochmal so ein Erfolg wird und so gut ankommt, bin ich sehr gespannt. Sachen, die ich nicht fassen kann, wenn du mir sagst, dass diese Filme existieren werden und wirklich rauskommen werden, zweifle ich an der Realität. Es soll auch eine Borderlands-Verfilmung kommen, von dem Videospiel Borderlands. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ist so ein Loot-Shooter. Aber das ist ja schon lange, oder? Der Film soll von Eli Roth sein. Eli Roth macht diesen Film. In der Hauptrolle Kate Blanchett, die wir gerade bei Tar genannt haben, und Kevin Hart unter anderem. Und es macht einfach gar keinen Sinn. Jetzt hast du aber Fantasy am Start. Also, oder? What the fuck, einfach. Nein, das ist wirklich so. Ich kann es auch nicht darf glauben. Darf ich mal eine kurze Sache sagen? Also, Eli Roth hat dieses Jahr Thanksgiving gemacht. Und er war so furchtbar bescheuert schlecht. Yes, also, er hat nicht mal Spaß gemacht. Ja, aber Eli Roth hat Hostel gemacht und Hostel war super. Aber ja, holt mich jetzt nicht ab, aber also, ja. Thanksgiving war steht auf jeden Fall richtig schlecht, aber er hat gleich einen zweiten Teil bestätigt. Ja. Also bin ich jetzt verwundert, dass du sagst, er macht Borderlands. Vielleicht habe ich das nicht mitgekriegt. Mit Kate Blanchett? Ich auch nicht. Jack Black ist auch noch dabei. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Jack Black, also okay, der war in Haus der toten Uhren oder was, diesem Kinderfilm von Eli Roth. Die Kombo aus Jack Black, Eli Roth, Kate Blanchett und Kevin Hart. So, das klingt wie so ein Fake-Poster, Fake-Film aus Scott Pilgrim oder so. Das klingt nicht wie ein echter Film. Also, der kommt raus dieses Jahr, keine Ahnung. Das ist völlig absurd. Ja. Aber wir haben auch Sachen, also es gibt auch Sachen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Also Mike 17, das wird Bong Joon-ho's neuer Film. Das wird ein Science-Fiction-Film mit Robert Pattinson. Also da bin ich aber wirklich, erster Tag, erste Vorstellung sitze ich da drin. Wir haben auch noch, Furiosa, George Miller macht also ein Prequel zu seinem legendär gefeierten Mad Max Fury Road und erzählt die Vorgeschichte. Ich fand den Trailer nicht schlecht. Es ist halt more of the same, ne? Es wirkt halt wieder ein bisschen wie Mad Max Fury Road. Also, aber das muss ja nichts Schlechtes heißen. Ich fand tatsächlich, es sah more of the same aus, aber ein bisschen billiger. Nicht ganz so teuer. Ja muss man, glaube ich, gucken, wie das dann wirklich aussieht. Also ich fand ja auch bei Mad Max Fury Road nicht alle Visuals mega geil. Da sind unfassbare Momente drin. Aber ich bin, glaube ich, nicht der größte Fan zum Beispiel vom Sandsturm in der Mitte des Films. Der holt mich nicht aber ganz darum ab, geht es ja nicht, dass es geil aussieht. Das soll einfach nur episch sein. Aber ich weiß nicht, ob das nochmal die gleiche Fantasy nochmal realisiert werden kann mit Anya Taylor-Joy. Aber schauen wir mal. Ja, die Besetzung also, klingt gut. Also Anya Taylor-Joy. Wenn sie jemand kann, dann sie. Aber gucken wir mal. Ich weiß nicht. Der neue Luca Guadagnino-Film kommt nächstes Jahr raus auch. Also dieses Jahr. Challengers. Oh ja, endlich dieser Tennis-Film. Ja, genau. Bin sehr gespannt mit Zendaya. Dieses Jahr hätte rauskommen sollen. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber Luca Guadagnino hat so viel Gutes abgeliefert. Also da bin ich einfach, mir ist auch egal, ich gucke mir den Trailer gar nicht an. Ich gucke mir diesen Film auf jeden Fall an, weil Luca Guadagnino hat seinen Freifahrtschein bei mir schon lange verdient. Also der hat jetzt einfach dreimal hintereinander abgeliefert. Ich bin da jetzt einfach drin, fertig. Und ich glaube für dich noch interessant, Maxine kommt ja auch jetzt dieses Jahr raus. Das Was Ende der großen X-Trilogie oder Ball-Trilogie. Who knows? Ja. Aber ja. Also ja. Mia Goff ist immer sehenswert. Also what the fuck. Scheiß drauf, was sie macht. Hauptsache Mia Goff ist dabei. Ja. Ja. Ja, das sind so die Highlights für mich. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas, habe ich noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das wird ganz großartig. Also das sind so die ersten, die mir jetzt bisher aufgefallen sind. Von dem ich weiß, nein, aber wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, aber who knows, was noch alles kommt. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja immer Überraschungshits, die man noch nicht auf dem Schirm hat. Das sind ja jetzt Sachen, wo man schon irgendwie weiß, okay, berühmte Fortsetzung oder ach, guck mal, toller Regisseur, der immer tolle Sachen macht. Es gibt immer Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat. Sowas wie Tar zum Beispiel. Ich habe Tar nicht auf dem Schirm gehabt, bis er rauskam. Also, oder bis der Buzz losging und überall hieß es, Tar ist großartig. Aber Anfang des Jahres wusste ich nichts von Tar. Also, letztes Jahr meine ich. Auf eins bin ich noch sehr, sehr freudig. Und zwar ist es Beyond the Spider-Verse. Aber kommt der wirklich jetzt hoffentlich schon dieses Jahr? Naja, geplant war ja irgendwie Frühjahr 2024. Das ist natürlich verschoben worden durch die ganzen Sachen. Also, who knows, wann der kommt, aber ich hoffe immer noch auf 24. Mal schauen. Ja, da bin ich, da, ich weiß nicht, das ist ja, Animation ist ja wirklich extrem aufwendig in der Produktion. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt dieses Jahr schon rauskommt. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Na, aber mal gucken. Okay, ja. Dann von meiner Seite war es das. Vielen Dank, Tobi, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Hast du noch irgendwas, was gesagt werden muss? Nö. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte, also von dem her. Immer gerne. Dankeschön fürs wieder dabei. Großes Highlight, was wir natürlich dementsprechend im nächsten Jahrespodcast erwarten, ist natürlich dann schon deine ausführliche Review zum großen Zweiteiler Rebel Moon, wenn du den zweiten Teil jetzt endlich sehen kannst. Kommt in ein, zwei Wochen raus, oder? Da erwarte ich dann natürlich eine ausführliche Review, nachdem du den Film jetzt erfolgreich... Der kommt auch erst raus. Mhm. Ja. Arschloch. Aber ja, ich bin sehr gespannt, ob du Ende des Jahres sagst, Zack did it again, phänomenal gut. Schauen wir mal. Okay, ja, dann vielen Dank auch an alle, die so lange zugehört haben. Wir sind diesmal wirklich moderat unterwegs. Wir haben hier 2 Stunden 49, wir sind fast 10 Minuten kürzer als letztes Mal. Also ja. Wow, aber du dritt. Ich glaube, es ist trotzdem für jeden was dabei. Ja, nee, wir waren nicht zu dritt, als wir fast 3 Stunden gemacht haben. Es waren auch nur wir beide. Hä? Wirklich? Ja, ich dachte, das letzte Mal haben wir zu dritt gehen. Wenn du dir sicher bist, dass wir da zu dritt waren, dann solltest du dann doch mal einen Arzt aufsuchen. Nee, ich war mir nicht sicher. Ich dachte, ich war mir sicher. Aber hast du in deinem Kopf noch mehr als nur meine Stimme gehört? Ja. Nee, aber cool. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr, wenn wir das wieder machen. Und vielleicht klappt es ja zwischendurch auch mal wieder, wenn wir irgendwas beide sehen, wo wir sagen, da müssen wir uns mal austauschen drüber. In diesem Sinne, vielen Dank dir, Tobi. Und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und wenn euch das bereichert hat, dann reicht es auch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.